Ja, hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist Freitag, es ist kurz vor 9, also 21 Uhr. Es ist sehr sommerlich warm in Berlin. Und jetzt zahlt es sich aus, dass es hier schön angenehm kühl ist. Das stimmt, denn wir sitzen bei uns im Studio und haben heute ein Mammutthema vor uns. Ja, naja, bin gespannt. Du bist da der Experte. Ich habe es ja schon in den Einleitungstext geschrieben, dass du dich nicht nur eingelesen, sondern auch eingearbeitet hast. Ja. Und etwas vorbereitet. Mhm. Es gibt auch wieder Insta-Bilder mit den entsprechenden Getränken. Genau. Wir besprechen heute das Thema Espresso-Martini bzw. Wodka-Martini, mhm, nachdem, wie weit man in die Historie nach hinten schaut. Dieser Drink hat seit ein paar Jahren wieder eine... Nee, nicht Wodka-Martini. Wodka-Espresso. Wodka-Espresso, Entschuldigung. Wodka-Espresso, du hast recht. Denn mit Martini hat das ja eigentlich nichts zu tun. Genau. Das ist ja eben das Verrückte an der Sache. Und deshalb glaube ich im Übrigen, um jetzt gleich mal mit der Linguistik anzufangen, ja, eigentlich müsste man Espresso-Martini mit Bindestrich schreiben. Mhm. Denn es ist ja kein... ja, kein koordinatives Kompositum, wo zwei Sachen nebeneinander stehen, ja, sondern das ist eben ein Martini aus Espresso. Genau. Das heißt also, da ist kein Martini drin, sondern es gibt das im Martini-Glas und deshalb sieht es ein bisschen aus wie ein Martini und es ist eben kein Martini, sondern ein Espresso-Martini. Da müsste man also auch anders betonen und mit Bindestrich schreiben. Während Wodka-Espresso, ja, das sind die beiden Bestandteile, das ist ein Koordinativkompositum. Die schreibt man in Deutschland zwar auch zusammen eher, aber hier kann man sich gut vorstellen, weil auch die Betonung so ist, wo man Wodka-Espresso sagt, weil das eben die zwei Bestandteile sind, da würde ich dann auch sagen, okay, dann schreiben wir es auseinander. Ist ja jetzt sowieso durch das Englische so beeinflusst. Aber bei Espresso-Martini, bei Espresso-Martini ist wirklich meiner Ansicht nach das ist ein anderes Kompositum, weil Martini da eben nichts mit zu tun hat, außer ja das Glas eben. Das genau. Ist halt ein Martini-Glas und deshalb sieht das eben aus wie Martini. Und ich habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass ich keine Martini-Gläser besitze. Warum das nicht? Ja, das sollte man haben. Weil ich nie Martini trinke und für was anderes braucht man die nicht wirklich. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, welche Drinks man da machen kann. Cosmopolitan zum Beispiel. Genau, Cosmopolitan. Das ist jetzt auch nicht so mein Drink. Der Manhattan wird manchmal im Martini-Glas gemacht, ist aber eigentlich falsch. Also nach dem, was ich gelesen habe. Den macht man eigentlich so in so einem Tumbler hier. Ja, ja. Und von daher, also da ich noch nicht der Cosmopolitan-Trinker bin, wobei es eine Verbindung gibt zwischen Cosmopolitan und Wodka-Espresso, also Espresso-Martini, soweit ich gelesen habe, die sind nämlich beide so Innendrinks, die dann auch so ein bisschen die Ausstrahlung haben, dass es hier die Schönen und Reichen sind, die trinken. Mm-hmm. Mag vielleicht auch am Glas liegen, ja. Weil das Glas eben so außergewöhnlich ist, ist auch hübsch. Nur, also man braucht das meiner Ansicht nach zu selten, dass ich mir das jetzt zulegen will. Ja, also ich glaube, man sollte zumindest mal zwei zu Hause haben, das schadet nie. Ich glaube, die Deutschen kennen das als Cocktailschale, ist glaube ich ja das deutsche Wort dafür, Schale. Das, ja. Also für alle anderen ist es quasi das klassische Martini-Glas, aber ich glaube, bei uns wird es eher als Cocktailschale definiert. Es gibt auch zwei Formen. Es gibt mehrere Formen. Es gibt diese Schalenform, genau, die du jetzt ja auch hast. Und die Spitzen. Und es gibt die Spitzen, genau. Genau. Die finde ich eigentlich noch schicker. Ja, auf jeden Fall. Die sind auch schicker. Ich habe einfach die Schalen genommen aus praktischen Gründen wegen Reinigung und Co. Mhm. Lassen sich die meiner Meinung nach auch besser reinigen, beziehungsweise ich schmeiß die jetzt, ist nicht so hochwertig, ich schmeiß die jetzt in die Spülmaschine, auch ja, die mit diesem tollen Goldrand, die auch mal teuer waren, aber das müssen die einfach aushalten, ansonsten gibt's halt ein paar neue. Ja, ja, nee, also ich bin auch, gehöre auch inzwischen der Schule an, dass man mehr in die Spülmaschine tun soll. Immer gesagt wird, ja, aber ja, na dann muss man auch mal was austauschen. Genau. Ja? Ich meine, das sind doch letztlich auch Gebrauchsgegenstände. Mhm. Und da sollte man jetzt nicht so furchtbar dran hängen. Im Übrigen zum Beispiel, ich habe ja handgeblasene Designer-Weingläser. Mhm. Und die Erfahrung zeigt, in der Spülmaschine gehen die nicht kaputt. Mhm. Wenn man die aber von Hand spült, und kann man da gibt's, bin ich schon Zeuge geworden, zum Glück war es nicht meine, beim Handspülen zerbricht man die leicht. Mhm. Weil die so filigran sind, da kann man, wenn man da mit dem Lappen dran rumdreht, dann ist eben die Spannung zu hoch. Mhm. Und deshalb denke ich, die sind in der Spülmaschine durchaus gut aufgehoben. Mhm. Und wie gesagt, ich habe meine ja jetzt seit 2020, das war eine Corona-Anschaffung, diese tollen Weingläser aus ganz dünnem Glas, was tatsächlich Auswirkungen auf den Geschmack des Weines hat. Mhm. Also der hochwertige Wein schmeckt noch besser aus diesem ganz dünnen Glas. Mhm. Und die wollte ich eben 2020 haben, dann waren sie nicht lieferbar, obwohl die Fabrik in Berlin ist. Mhm. Aber sie waren einfach nicht lieferbar und dann wollte ich sie haben und dann habe ich sie aus den USA mir bestellt. Mhm. Über Amazon, war natürlich dann furchtbar teuer. Und dann habe ich mich hinterher geärgert, weil die dann wieder zum normalen Preis, also wir reden hier von 60 Euro, zu haben waren. Mhm. Und ich halt deutlich mehr bezahlt habe. Und inzwischen ist aber auch hier der Preis enorm gestiegen. Mhm. Das ist ja jetzt gerade das Problem, dass hier die Preise so wahnsinnig gestiegen sind. Und klar, die Glasherstellung ist sehr energieintensiv. Ja. Das ist halt der Punkt. Aber wir schweifen ab. Kommen wir doch zurück zum Thema. Genau, also ich glaube, man darf die Geschichte des Espresso-Martinis nicht beginnen ohne eine ganz berühmte Person, die an die Erfindung dieses Cocktails in den 80er Jahren in London, im Soho District, man sagt im Fred's Club war. Das ist Dick Bradsell, der ist leider schon gestorben, also muss man ganz klar sagen. Mhm. Aber er geht quasi auf den Ursprung dieser Erfindung dieses Espresso zurück. Der hat nicht nur den erfunden, sondern auch ein paar andere. Wir haben, glaube ich, für die Folge ganz, ganz viele Shownotes. Ihr müsst ihr mal reingucken. Wir haben ganz, ganz viele zusätzliche Informationen noch verlinkt. Und der gibt eine Legende, eine Geschichte von diesem Espresso Martini, dass er quasi diese Bar im Soho District in London hatte. Und irgendwann kam wohl zu später Stunde ein Model in diese Bar und sagte zu dem, zu Dick, sagte, I need a drink which wake me up and then fuck me up. Also sprichwörtlich gesagt, ich brauche einen Drink, der mich aufweckt und dann umhauen wird. Und Dick hatte zu dem Zeitpunkt eine Espressomaschine in der Bar, was natürlich auch zu dem Zeitpunkt sehr untypisch war. Mhm. Allgemein die Kaffeekultur in den 80er Jahren, gerade in London, war jetzt vielleicht nicht die stärkste. Genau. Typischerweise eine Teekultur, genau. Genau. Aber er hatte diese Kaffeemaschine und hatte probiert, daraus Espresso-Shots zu ziehen, die auch einigermaßen gut schmecken sollten, also die nicht so bitter waren. Natürlich war auch das Thema Kaffeerösten und die ganzen Kaffeeprodukte in den 80er Jahren vielleicht auch nicht so, wie wir sie heute kennen. Typischerweise sehr dunkle italienische Röstungen, sehr stark, teilweise auch ein bisschen überbrannt, dementsprechend viel Säure, viel bitter. Ja. Und das ist auch gleich ein Grund, warum ich gleich mal drauf zu sprechen komme, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er hat dann einen Drink gebaut, der ursprünglich halt Wodka Espresso wohl hieß und dann erst den Namen Espresso Martini bekommen hat. Und zwar besteht er eigentlich im Originalrezept aus vier Zutaten, und zwar zu dem Zeitpunkt halt den frisch gebrühten Espresso, den man etwas abkühlen lässt, einen Wodka, man sieht, denkt eher einen russischen Wodka, weil natürlich zu dem Zeitpunkt auch die russischen Wodkas in London eher importiert waren als anderen, und dann ein Kaffeelikör und dann noch etwas Zuckersirup. Du hast jetzt gesehen, ich habe heute keinen Zuckersirup dabei. Ja, ich habe auch schon einen Schrecken bekommen, genau, hast du schon Zuckersirup hatte. Genau. Ich sage dir auch gleich, warum. Ich glaube, also man weiß es nicht ganz genau, es gibt verschiedene Theorien und Dick hat auch in seinem Buch das nicht so richtig erklärt, wie es dazu kam. Viele vermuten, die Vermutung würde ich auch stärken, dass er den Zuckersirup gebraucht hatte zu dem Zeitpunkt, weil der Kaffee wirklich sehr bitter war, genau, um etwas eine Süße in, heute haben wir andere. Genau, in die Komponente mit reinzubekommen, hat man quasi im Originalrezept, so vermute ich, den Zuckersirup gebraucht, um als Balance zu machen. Aber der Kaffeelikör, also je nachdem, welchen man nimmt, wir haben ja heute auch mehrere am Start, ist der möglicherweise auch süß. Genau, das kommt natürlich drauf an. Also typischerweise ist, glaube ich, von allen, den ich heute dabei habe, kommen wir gleich drauf, keiner, der noch mitgezuckert wurde. Es kann sein, dass sie anderweitig aromatisiert worden sind durch Vanille. Das gibt natürlich auch ein süßliches Aroma oder zum Beispiel auch durch Zimt, dass man natürlich auch dadurch eine süße Komponente mit dazu bekommt. Ja. Aber tendenziell, ich persönlich nutze auch für mich zu Hause, wenn ich einen Espresso Martini mache, kein Zuckersirup. Genau aus diesem Grund. Es gibt natürlich da verschiedene Ideen und Philosophien. Ich glaube, wenn man gute Komponenten verwendet, kann man darauf verzichten. Ich glaube vielleicht, wenn man am Anfang in der Übungsphase ist und vielleicht auch nicht gerade guten Espresso zu Hause herstellen kann, aus welchen Gründen auch immer, kann man vielleicht zum Zuckersirup greifen. Ich persönlich mache es nicht mehr. Genau, und es gibt auch so ein bisschen auch mittlerweile die Variation im Rezept, gerade in den Mengenangaben. Das ursprüngliche übermittelte Rezept war wohl 30 Milliliter frischen Espresso, 30 Milliliter ein Kaffeelikör und 50 Milliliter Wodka. Und das quasi dann im Mischungsverhältnis geshakt im Shaker und wird dann abgeseilt mit einem feinen Sieb in so eine genannte Cocktailschale oder eine Martini-Glas. Und dann wurde das Ganze quasi dekoriert mit drei Kaffeebohnen, frischen Bohnen. Das geht so ein bisschen zurück zu dem Thema, 1, 2, 3. Ja, das macht man so beim Sambuca. Genau, beim Sambuca, aus der italienischen Kultur. Wobei natürlich der Sambuca ja dann auch noch flambiert wird. Genau. Das hat, glaube ich, auch noch einen Effekt auf die Kaffeebohnen. Und hier wird ja nicht flambiert, soweit ich weiß. Genau. Und das sieht einfach nur gut aus, weil das ja durch das Shaken mit dem Eis eine Schaumkrone gibt. Und da natürlich jetzt wiederum die schwarzen Kaffeebohnen drauf. Genau. Das sieht einfach gut aus. Genau. Und und die drei Kaffeebohnen sollen dann symbolisch stehen für, was war es noch, Gesundheit, Wohlstand, Stand, Geld. Und Glück, genau, irgendwie sinngemäß. Glück? Ich glaube, Geld. Ich glaub, ja, nee, Wohlstand ist Wohlstand, ja dabei. Genau. Gesundheit, Wohlstand, Glück, genau. Genau. Und die werden halt drauf dekoriert. Ich mache das zu Hause mit den Kaffeebohnen auch, beim ersten Espresso Martini. Beim zweiten verzichte ich meistens drauf. Natürlich der Effekt, wenn du es jemanden servierst, ist bedeutend schöner. Aber wenn doch mal in die Gelegenheit gekommen wird, noch einen zweiten zu trinken, der vielleicht auch mit anderen Komponenten hergestellt worden ist, also mit anderen Wodka und anderen Kaffeelikör, kann man auch mal darauf verzichten. Ich finde es natürlich als Drink fürs Auge ist es wunderschön. Und dementsprechend gehört es einfach dazu. Punkt. Zu diesem Drink. Also ich habe auch gelesen, dass es die Variante auch ohne Kaffee gibt. Ja. Wobei ich mich dann frage, wie man dann die Schaumkrone hinbekommt. Ohne Kaffee? Achso, es gibt, natürlich, wenn du shakest, wenn du natürlich eine, gibt auch mit Eiweißkomponenten. Es gibt also auch es gibt natürlich heute 100.000 Variationen. Es gibt auch den Espresso Martini Sour zum Beispiel, den man machen kann. Da gibt es natürlich auch die Varianten mit Eiweißpulver zu arbeiten, beziehungsweise mit Eiweiß zu arbeiten, um halt die Schaumigkeit herzubekommen und eine Stabilität eines Schaums hinzubekommen. Ja. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich habe mich da ja wirklich von dir angestachelt, informieren können und habe ja die künstlichen Intelligenzen gegeneinander antreten lassen. Was war denn da so dein Ergebnis? Also sehr interessant, sehr interessant. Also natürlich Perplexity in der Pro-Version ist natürlich toll, weil es eben auch diese vielen Links hat und man hat eben auch Bilder und so. Da kann man ja dann sogar so eine Webseite zusammenstellen lassen, habe ich dir ja dann auch geschickt. Also das ist schon klasse. Also da waren noch sehr viele dann wirklich interessante Links dabei auf Artikel. Du hattest allerdings auch den einen Artikel gefunden, schon unabhängig aus dem Guardian. Also wie gesagt, das fand ich sehr gut gemacht. Also ChatGPT war dabei nicht ganz so gut, muss ich sagen. Und dann habe ich nochmal WikiChat ausprobiert und habe da sogar einen kleinen Bug-Report geschrieben, weil die Quellenangaben nicht da waren. Jetzt kann man ja sagen, naja, Quelle Wikipedia. Aber ich würde schon gerne wissen, aus welcher Wikipedia die Information stammt und so, damit ich dann auch nochmal weiterlesen kann. Und die Entwicklerin hat mir dann persönlich heute geantwortet und hat gesagt, ja, sie hätten zwischenzeitlich, weil es da Schwierigkeiten in der Darstellung gab, diese Quellenangaben abgeschaltet, aber sie hätte sie jetzt wieder eingeschaltet. Habe ich das vorhin nochmal gemacht und jetzt sind auch die entsprechenden Quellen da und da sieht man eben, dass die, also WikiChat versucht ja möglichst nicht zu halluzinieren, indem es eben auf die Wikipedia aufbaut und anschließend nach der ersten Textgenerierung nochmal einen Gegencheck macht. Also hier waren jetzt die Informationen aus der französischen Wikipedia, warum auch immer, ich habe jetzt nicht kontrolliert, ob das da besonders ausführlich war. Also die Ausgabe ist in der Sprache deiner Wahl, also ich hatte mir das in Deutsch ausgeben lassen. Und dann war die Quelle die französische Wikipedia und der Gegencheck war dann aus der englischen Wikipedia. Und dadurch hat man natürlich wirklich zuverlässige Informationen. Also ich glaube, das ist dann wirklich das Mittel der Wahl, wenn man halt gesicherte Informationen haben will und damit zufrieden ist, das herauszufinden, was man sonst auch aus der Wikipedia holen kann. Aber man kann ja nicht, ich meine, das sind glaube ich 10 Wikipedias, die ausgewertet werden und das macht ja niemand, also der allein sprachlich, da muss einer ja 10 Sprachen problemlos lesen können, also das kann eigentlich nur die KI machen und da ist es ein wirklicher Gewinn und das Problem ist halt, dass man bei den anderen halt immer unsicher ist, wie viel wirklich faktisch ist und wie viel halluziniert wurde. Und das ist dann schon schwierig. Also, wie gesagt, Perplexity gibt halt viele Quellen an und dann eben auch Bilder und so. Das fand ich wirklich sehr schön. Und da kommt man natürlich dann auch über die Wikipedia hinaus. Beziehungsweise möglicherweise ist die Wikipedia nur einer unter vielen Links, obwohl sie auch oft dabei ist. Und von daher ist es schon ganz gut. Ich habe dann noch eine etwas exotische genommen, nämlich die heißt also Hawki, also H-A-W-K-I. H-A-W steht für Hochschule für angewandte Wissenschaften. Das ist ein Verbundprojekt von deutschen Universitäten und Hochschulen. Die haben also auch eine KI gebaut, die eben auch auf irgendeiner Version von ChatGPT, ich glaube ChatGPT Turbo basiert ist, bin ich aber jetzt nicht sicher, müsste man jetzt nochmal nachschauen. Und die kann man benutzen über das jeweilige Universitätsnetz. Also die kann man, glaube ich, nicht einfach so ran, sondern man muss das halt über eine Universität machen. Die garantieren halt, dass die Daten nicht wegfließen, denn das ist ja das Problem. Was man da reinspeist, wird ja gleich aufgesogen und das ist schon ein bisschen creepy. Also gerade bei ChatGPT, da muss ich irgendwie gehustet haben, was ich nach dem Wetter gefragt habe und dann hat ChatGPT gesagt, also wenn du erkältet bist, dann solltest du lieber etwas Wärmeres anziehen. Und das merkt sich ChatGPT eben auch. Und dann habe ich es irgendwie geschafft, ich weiß es gar nicht mehr wie, aus ChatGPT rauszupulen, was es alles über mich weiß. Unter anderem, dass ich erkältet bin, das war aber schon Wochen später. Also da wird nichts vergessen und das wird alles ausgewertet. Alles, da ist man wirklich ein offenes Buch. Das ist eben bei Hauki nicht. Das bleibt halt dann in den Universitätsnetzen. Und auch da muss ich sagen, auch sehr toll, alles mit Belegen. Mhm. Und also man kriegt da so richtig so eine Bibliografie mit. Mhm. Und da waren noch ein paar interessante, weiterführende Artikel, auch wieder aus dem Guardian, aus der New York Times und so, über unser heutiges Thema. Mhm. Und das fand ich schon sehr gut. Also ich muss auch sagen, dieses Hauki ist gut und es hat halt wirklich diese Zielgruppe Wissenschaftler, die sich einarbeiten wollen und dann natürlich Sekundärliteratur auch auswerten. Ja, ja. Also darauf ist es wirklich ausgerichtet. Und auch die sind erst am Anfang. Mhm. Ja, denn da kann man noch viel machen. Und wenn der Vorteil jetzt von Bing, Bing habe ich auch noch benutzt, war auch recht gut. Also auch wieder mit vielen Links, das ist ja klar, das ist ja eine Suchmaschine. Also Perplexity ist auch eine Suchmaschine. Aber eben Bing ist dann da natürlich auch, bringt natürlich auch sehr viele Links dazu. Und von daher, ja, Google konnte ich jetzt nicht ausprobieren, weil das wäre auch interessant, Gemini, ja. Gemini heißt ja, Gemini, genau. Wie auch immer. Weil ich dann da bezahlen müsste. Mhm. Denn da habe ich meine Probe-Sachen ausgeschöpft. Und ich wollte nicht schon wieder zahlen. Und ach, und jetzt, also erstmal nimmt sich Google schon alle meine Daten und dann wollen sie ja noch Geld haben. Ja. Also irgendwann muss auch Schluss sein. Ne? Also, ja. Ja, und die Ergebnisse hast du ja dann so aufbereiten lassen in dem Perplexity. Genau, das AI. Hat das halt diese Möglichkeit, daraus eine Webseite zu machen. Genau, das war schon sehr, sehr interessant. Vielleicht sollte man den Link mal reinstellen, dass man das mal. Ja, stimmt, den Link gibt es ja jetzt. Ich weiß nicht, wie lange die bestehen bleiben, aber ich glaube schon. Genau, wir können ja mit reinnehmen. Ja. Dann könnt ihr mal drauf gucken, das ist eigentlich ganz cool aufgearbeitet. Mhm. Also viele Links, die wir da hatten. Also was Martin da rausgesucht hatte, hatte ich natürlich auch schon gehabt. Mhm. Das heißt, unsere Shownotes sind diesmal wirklich sehr, sehr umfangreich. Ja. Und dementsprechend gibt es da noch viele Informationen, auch ein paar, zwei Podcasts, die ich sehr empfehlen kann zu dem Thema Espresso Martini, zwei YouTube-Videos von Jörg Meyer, den wir, glaube ich, auch hier schon öfters erwähnt hatten. Also, was ich damit auch sagen möchte, glaube ich, vorhin mal gesagt, in den 80ern entstanden, aber gefühlt seit 3 Jahren gibt es so ein großen ja, Hype es ist gerade ein Hype. Es ist gerade wirklich ein Hype. Also ich weiß nicht, ob du das auch tust, ich mache mir immer Gedanken über den Sommerdrink. Ja. Und dann habe ich ja tatsächlich damals, ich weiß gar nicht, wann das war, 2018 oder so, habe ich ja gesagt, Porto Tonic ist. Ja, ja. Und es war ja dann tatsächlich auch der Sommerdrink. Also da war ich also richtig verblüfft, wie gut ich da getippt habe. Und jetzt, also ich habe schon überlegt, jetzt auch, was man nehmen könnte. Also dieser eine, den wir auch probiert hatten schon vor 2 Jahren, per se, ja. Ist ja jetzt praktisch überall zu finden. Ja. Und da habe ich schon gedacht, na das könnte der Sommerdrink werden. Wobei das natürlich jetzt kein Cocktail ist, sondern einfach so ein Spritz. Ja, genau. Genau. Und inzwischen glaube ich sogar, dass es hier der Espresso Martini ist. Ich glaube, 2 Varianten. Ich bin erstmal der festen Überzeugung, dass momentan auch, also zwar nicht in meinem Umfeld sehe ich das, oder ich mag das in meinem Umfeld auch gerade sehr stark, ist ein Limoncello-Spritz zu machen. Ja, Limoncello-Spritz ist auch sehr beliebt. Das ist sozusagen der Nachfolger vom Aperol-Spritz. Wobei ich selber, und deshalb bin ich da ein bisschen zurückhaltend, ich mag zwar Limoncello, wobei es da sehr große Unterschiede gibt. Also Limoncello ist nicht gleich Limoncello. Und die meisten sind Mist. Ja, ist so. Und wenn man dann wirklich einen guten hat, dann daraus so einen Spritz zu machen, weiß ich nicht. Dann würde ich ihn doch lieber pur trinken. Aber wenn man einen schlechten hat, ist auch der Spritz dann nicht so besonders. Wie gesagt, gerne bei mir mal einen Limoncello Spritz. Du wirst sehen, dass man, glaube ich, da viel Luft nach oben noch hat. Ja. Dann komme ich nochmal drauf zurück, warum Espresso Martini gerade so beliebt ist. Ich glaube, ein Stück weit auch, weil der Markt an Kaffeelikören gerade auch sehr am Boom ist. Ja, wir haben ein Foto hier für die, also für unser Insta-Ding, und da sind noch nicht mal alle, das waren nur die, die Peter in seiner Hausbar hatte. Ja. Und das waren schon ganz schön viele. Und was ich mir sehr gut. Fehlt sogar einer. Genau, fehlt sogar einer. Der Kalua fehlt. Genau. Also der Klassiker. Aber was natürlich auch sehr zu empfehlen ist, das sollte man vielleicht später mal probieren. Ich muss mal gucken, ob wir noch Tonic da haben. Aber wenn du ein Kaffeelikör nimmst mit Tonic und deiner Zitrone dazu, ist es auch ein geiler Sommerdrink. Könnte ich mir gut vorstellen. Du hast natürlich die Herbe des Kaffeelikörs. Hast du was gesagt? Ich habe zu Hause seit einiger Zeit, was auch schwierig ist, ich habe jetzt immer, ich mal gesagt, alkoholfreien Tonic, also zuckerfreien Tonic. Ja, das, ja. Und leider, mein Edeka ist zwar gut sortiert, aber also entweder es gibt da Leute, die den hamstern, aber in der Thomas Henry zuckerfrei, den finde ich halt besonders gut. Ja, das stimmt. Und dann komme ich da hin zu dem Edeka, da ist immer die fehlt. Mhm. Dann haben sie praktisch das gesamte Thomas Henry Programm, also richtig ein ganzes Regal mit Thomas Henry, oder nicht ganz, da ist oben, ist glaube ich noch zwei Reihen Schweppes, und dann kommen aber der Rest vom Regal eines Thomas Henry, das volle Programm, und zwar mit Plastikflaschen und mit Glasflaschen. Mhm. Also richtig viel. Mhm. Und dann sehe ich schon, wenn ich mich nähere, eine Lücke, und das ist der zuckerfreie. Ja. Da muss es Leute geben, die den wie wild kaufen, was ich nachvollziehen kann. Ich kaufe ihn ja auch, weil der wirklich nicht so, also der Schweppes ist zuckerfrei, der schmeckt irgendwie auch wie zuckerfrei. Ja, das ist komisch. Ja. Und also der schmeckt eben dann auch sehr süß, aber eben nicht mit Zucker süß. Und der Thomas Henry ist da sehr dezent, da merkt man das eigentlich gar nicht, dass der zuckerfrei ist. Absolut, da hast du recht. Ich muss mal gucken, ob wir gleich nochmal einen Tonic da haben. Auf jeden Fall könnte man vielleicht mal noch quasi einen Kaffeelikör Tonic machen mit dem Eis und da Zitrone drin. Mhm. Ist, wie gesagt, auch ein geiler Sommerdrink. Ja. Ja. So, wie gehen wir jetzt vor? Weil wir haben jetzt die Einzelkomponenten da. Mhm. Oder sollen wir loslegen mit einem fertigen Drink in den verschiedenen Variationen? Also Hintergrund ist der, ich habe drei verschiedene Kaffee-Liköre da, ich habe zwei verschiedene Wodkas da. Das heißt, wir können auf jeden Fall verschiedene Variationen machen. Ich habe noch eine moderne, aktuell sehr beliebte Variante auch vom Espresso Martini, den ich auch noch zaubern kann. Die Komponenten habe ich noch in der Küche liegen. Das heißt, wir haben verschiedene Sachen. Also wir können jetzt nicht heute Abend, glaube ich, 6 Espresso Martini trinken, dann sterben wir. Also jetzt den Wodka zu probieren, ja, finde ich jetzt, erstmal haben wir nur noch wenig in den Flaschen. Was auch gut ist. Von daher würde ich jetzt von einem Wodka-Tasting absehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es interessant wäre, mal vielleicht sogar bevor wir das Endprodukt machen, die Kaffeeliköre auszuprobieren und auch mal zu gucken, ob nicht vielleicht einer besser ist als der andere. Mhm. Und dann kann man ja mal, wir müssen ja dann nicht mehrere, also im Grunde hätten wir ja jetzt, wir haben ja drei Kaffeeliköre in die engere Wahl genommen und zwei Wodka, das heißt, wir hätten jetzt zweimal drei, also wir müssten ja dann 6 Espresso Martini trinken, das wäre ein bisschen viel. Mhm. Ja, also von daher wäre es vielleicht schon gut, vorher zumindest mal die Kaffeeliköre zu probieren, und dann kann man sagen, okay, wir nehmen den oder den anderen. Genau. Also vielleicht zu den Kaffeelikören, zu was für eine Auswahl sind wir gekommen oder was haben wir uns überlegt? Klassischerweise, glaube ich, zu der Zeit in 1980 gab es nicht so viele. Ich glaube, Kalua ist da der bekannteste Vertreter. Genau. Gibt es immer noch. Den habe ich heute bei mir in der Bar nicht gefunden, obwohl ich ganz sicher bin, dass ich den irgendwo habe. So. Also Tia Maria hast du dann aber. Genau. Tia Maria ist auch einer der... Genau, der frühen Espresso Martini und natürlich auch der aus Holland. Der Körper. Der Körper, der quasi auch sehr früh also Martinis, also Kaffeeliköre hergestellt hat. Ja, die beiden habe ich das quasi als Klassiker eigentlich. Als Klassikvertreter. Kolper und Kalua sind die beiden Klassiker und Tia Maria ist dann vielleicht nochmal ein bisschen was Besonderes, weil das ja auch mit Vanille ist und so. Genau. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir noch ein Local nehmen. Und zwar also auch ein relativ modernes Produkt und auch relativ neu. Auch jetzt wieder verfügbar, mal kurz weg. Aber erzähle ich die Geschichte gleich, wenn wir ihn probieren. Und zwar gibt es mittlerweile gibt es natürlich, stellen auch viele Kaffeeliköre her, aber ein Berliner Startup, COPS, also COPS, also so ein bisschen. Mit einem Apostroph zwischen C und PS. Genau. Also so ein bisschen Cops-mäßig, also Polizei, umgangssprachlich, quasi auch als lokales Produkt und quasi als moderne Variante des Kaffeelikörs habe ich hier im mit dabei, dass ja, wir uns auch was. Schön, dass wir was Lokales haben, ne? Wenn wir schon in Berlin sind, ist auch schön. Also das ist mit dieser. Ein bisschen amerikanischer Papiertüte drumherum, weil ja eben in den USA, ich habe es da selber erlebt, in den USA darf man ja in der Öffentlichkeit keinen Alkohol trinken und deshalb kommt der immer in so einer blauen Papiertüte rein. Ich habe es selber gemacht, ich habe selber mit Freunden im Riverside Park ein Picknick durchgeführt. Picknicken darf man, aber natürlich keinen Alkohol trinken. Das heißt also, wir mussten die Flaschen alle in so braunen Tüten haben. Wobei ich mich frage, naja, die braunen Tüten. Wissen doch jeder. Weiß doch jeder. Warum genau. Stehen da Flaschen in braunen Tüten? Ja. Naja, es ist eben so, dass es eben so eine Art Bigotterie ist. Wenn man es nicht sieht, dann ist es nicht da. Ja. Das ist irgendwie so. Und das war martialisch da. Da fuhren die Aufseher in so einer Art gepanzerten Fahrzeug, in so einer Art, ja, wie so ein Papamobil, aber nicht, also das Papamobil sieht ja gar nicht so martialisch aus, aber diese Dinger sahen martialisch aus, weil die da auch so richtig verblendet waren, also kugelsicher und sonst was. Naja gut, es ist ja, in den USA sind die Leute ja generell bis unter die Zähne bewaffnet. Aber eben für die Parkaufsicht, das war ja nicht mal Polizei oder so, sondern das war die Parkaufsicht. Und einer aus unserer Gruppe, zum Glück nicht ich, ist dann auch noch bestraft worden. Okay. Nicht wegen Alkoholgenusses, das war offenbar dann egal, wir hatten ja die braunen Tüten. Aber der musste dann vor lauter Getränke auch mal irgendwo seine Notduft verrichten. Er musste seine Blase erleichtern und dachte, ach, da stelle ich mich da irgendwo hinter so einem Baum. Und irgendwie haben die da so einen Sensor, weiß nicht, eine Wärmebildkamera oder was. Und dann kam da eine Parkwächterin angefahren und hat erstmal gleich, ich glaube, $40 oder so kassiert. Ja, ist doch. Das ist so. Nicht wundern, wir müssen mal zwischendrin ein bisschen Wasser trinken, weil wir schon ein bisschen gesprochen haben und natürlich hydriert bleiben müssen. Ja, es ist ja hier auch heute wirklich sehr heiß. Mhm. So, sollen wir mal anfangen mit einem Kaffeelikör. Mit welchem möchtest du gerne beginnen? Na, wo wir jetzt schon so viel über die Cops gesprochen haben, können wir willst doch damit nochmal. Willst du mit dem modernsten? Ich würde den Tia Maria zum Schluss nehmen, weil der ja nochmal geflavored ist. Ja, aber dann würde ich, glaube ich, damit anfangen. Mit dem Körper? Ja. Also gut, dann mit dem Klassiker. Genau. Sicher, dann kann man vielleicht besser auch verstehen, was jetzt modern ist an dem Cops. Also der Körper kommt aus den Niederlanden. Und ist schon seit, laut Label, seit 1695 aktiv. Das heißt, es passt auch ganz gut, warum da schon Kaffeelikör hergestellt worden konnte von dieser Firma. Und dementsprechend ist in dem Anführungszeichen Originalrezept, glaube ich, zumindest mal in der Zeit, konnte da der schon quasi mit verwendet werden. Das ist quasi so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit. Und genau, ist, glaube ich, auch weltweit verfügbar, ist, glaube ich, die sind da sehr untriebig, die Holländer. Und genau, da drin ist auch etwas Vanille. Also die sind alle ein bisschen vanillig. Darum auch ganz explizit kein Zuckerlikör für den heutigen Espresso Martini, weil die alle etwas, sage ich mal, mit anderweitig Flavor ausgestattet sind. Bist du denn sicher, dass da kein Zucker drin ist? Dann müsstest du mal gucken. Also ich könnte mir nämlich vorstellen. Also auf jeden Fall ist der nachgefärbt. Das ist bei denen immer ganz... Ja, wenn er nachgefärbt ist, dann frage ich mich, wie er nachgefärbt wird. Wahrscheinlich mit Zuckerkolleur. Und dann ist da Zucker drin. Und dann auch nicht zu knapp, wenn der so dunkel ist. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich gehe mal auf die Webseite. Ich habe den auch noch nie probiert. Ich habe den jetzt quasi für den Podcast mal mir besorgt. Müsste ja draufstehen, was drin ist. Ja, steht nichts drauf. Kannst du gerne mal lesen. Drauf? Ja. Darum muss ich mal auf der Homepage gucken. Oh. Ja, das hat mich auch etwas gewundert. Das ist wirklich... Andere schreiben es ja explizit drauf, was drin ist. Es gibt ja, ich glaube, man darf heute auch nicht mehr über Espresso Martini sprechen, ohne den Kaffeelikör Mr. Black. Das ist, glaube ich, so momentan der in der Szene so der Star ist. Aber den hast du nicht hier. Habe ich nicht da? Nee, hier steht natürlich nichts drauf. Ja. Man kann schon froh sein, dass 20% Alkohol draufsteht. Und dann, auch das ist, die Alkoholangabe ist erschreckend klar. Ah. Hier steht es auf der Webseite steht's drauf. Im Datenblatt steht drin Ingredients Declaration, Water, Sugar, Extract, Coffee, Coffee, Coca, Vanilla, Alcohol, Distillate, Wine, Cognac, Burnt Sugar and Flavor. Ja. Also ist auf jeden Fall Naja, das ist nach dem Wasser das Wichtigste. Ja. Aber da werden Unmengen Zucker drin sein. Deshalb, also das mit dem Nachsüßen finde ich irgendwie... Genau. Also ich habe hier zwei Nosing-Gläser für uns. Das zweite Mal. Sehr gut. Kann ich hier mal ein bisschen was einschicken. Sehr gut. Wir machen jetzt, wie gesagt, der heißt der Küpper Crème de Café. Mhm. Likör hat 20% und oh ja, das ist riecht schon ein bisschen nach Kaffee. Riech mal dran. Also so mal einen ersten vorbeifliegen. Mhm, aber es riecht schon nach Kaffee. Ja, man riecht nicht nur Kaffee, man riecht auch... So eine leichte verbrannte Note, gell? Ja, so eine leichte verbrannte Note. Also dieser Burnt Sugar, was glaube ich Karamell darstellen soll, ist sehr präsent. Aber auch die Schokolade, die Vanille ist auch präsent. Ist auch präsent, ich finde Kaffee, ja. Und ich hätte auch, also natürlich riecht man den Kaffee auch, ja. Das ist schon richtig. Aber man riecht, glaube ich, auch den Cognac. Ja. Das hat so ein bisschen so einen Anflug von Cognac. I shake it in the legendary espresso martini. Genau. Die werben sogar damit. Genau, das ist also, und ganz interessant, ich habe ja von allen Herstellern auch die Webpage verlinkt und alle haben natürlich auch ein espresso martini Rezept natürlich auch verlinkt. Und es ist immer ganz interessant, wie die Zutaten quasi, in welchem Verhältnis nutzen. Ich glaube, die ursprüngliche Zutatenliste, wie ich vom, und auch die Mengenangabe, die ich von deinem, was ich vom Dick vorgelesen habe, ist sozusagen, also aus meiner Perspektive momentan, die alte. Das ist, glaube ich, hast du damals einfach so gebraucht, um das auch so herzustellen. Und ich glaube, mittlerweile ist man ein Stückchen weiter. Man nimmt quasi gleiche Teile von Wodka, Kaffeelikör und Espresso und nutzt es quasi in dem Verhältnis. Das ist, glaube ich, auch, finde ich, dem Drink absolut zuträglicher. So, was sagst du? Ja, also schmeckt mir. Also schmeckt interessant, mild, finde ich. Ja. Also gar nicht bitter, schmeckt tatsächlich auch sehr süß. Ja. Aber mild und... hat auch so eine gewisse Komplexität. Also das ist nicht einfach nur Kaffeearoma. Also schon irgendwie. Also ich finde, im Geschmack ist er besser, als er riecht. Ich finde, in der Nase ist er schon sehr komplex, aber auf der Zunge ist er, finde ich, noch komplexer. Und was man machen muss, du musst mal einen Tropfen auf der Zunge lassen und den warm werden lassen. Durch die Kakao- und Vanillearomen wird der nochmal ein Stückchen breiter. Dann kriegst du nämlich dieses Cognac, kommt dann irgendwann durch. Ja. Ja. Also, ist wirklich ja, sehr interessant. Ich kenne nur vom Erzählen. Ich selbst noch nicht pur probiert. Trinkt man den ja eigentlich nicht. Nee. Steht ja auch hier drauf auf der Flasche für Cocktails. Ich denke, dafür wäre er auch zu süß. Ja. Aber als Tonic mit Tonic und Zitrone kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Also gerade dann auch noch mit der Zitronennote. Also das passt wirklich gut. Nee, ist schon ein interessantes Getränk. Kommt aus Sridham. bei Rotterdam. Ja. So eine, praktisch nördlich vom Hafen von Rotterdam, nicht das. Ja. Wollen wir weitermachen? Wollen wir mal noch den zweiten trinken? Ja, gern. Also ich würde jetzt aber vielleicht doch eher den Kops. Ich habe Angst, dass ja. der Tia Maria zu vanillig ist. Aber wir können gern den Tia Maria. Wenn du sagst, den Kops zuletzt. Dann ich würde erstmal den Tia Maria nehmen. Dann den kenne ich. Den kenne ich gar nicht. Okay, Vorteil Tia Maria ist halt also weltweit ausgezeichnet. Das ist quasi so der gute, sag ich mal, der gute Goldstandard. 100% Cold Brew, das ist natürlich der Unterschied. Dadurch soll er wirklich sehr ja, der Kaffee schon sehr im Vordergrund ist sein, aber nicht so beißend. So der selbst. Und ist halt original Arabica-Kaffee, gell, von Brasilien und ist halt sozusagen der, ja, der Goldstandard. Also man muss sagen, ja, damit riecht nicht so intensiv nach Kaffee. Mhm. Finde ich. Also man merkt so ein bisschen dieses Vanillige im Geruch. Ja. Riecht auch eigentlich weniger alkoholisch als, ja. Als der Kölper. Der Kölper hatte direkt so einen leichten Alkohol. Auch der hat 20%. Auch 20%? Ja, also okay. Gleiche Stärke. Ich finde in der Nase riecht er bedeutend milder. Die Vanille kommt ganz gut raus und es riecht, finde ich, kaffriger als der Kölper. Hier steht es auch direkt drauf, was drin ist. Das ist schon mal gut. Water, Sugar, Alkohol, also wieder ist sehr viel Zucker drin. Coffee Extract, 10%. Glucosesirup, Rum, Vanille Extract, 0,32%. Flavorings, Coloring, Karamell. Ja, also auch wieder Karamell. Acidifier, Citric Acid. Ja, ist auch noch Zitronensäure drin. Probier mal, ich finde, der schmeckt im Abgang alkoholischer. Lass mal runtergehen. Ja. Dann wird er richtig, zum Schluss wird es noch ein bisschen leicht. Mhm. Also ein alkoholisches Brennen hat man, ne? Ja. Aber er wirkt nicht so süß, ja. weil die Süße, er hat vielleicht sogar noch mehr Zucker, aber die wird abgefedert durch das Zitronige. Ja. Also da würde ich sagen, der passt sogar noch besser zum Tonic, würde ich sagen, weil der schon diesen Anflug an Zitronigkeit hat. Nun muss das nicht sein, man kann den anderen nehmen, weil man ja Zitrone dazu tut. Ja. Aber ansonsten erinnert der schon mehr an Tonic. Mhm. Ja, interessant, wirklich interessant. Und der Abgang ist sehr alkoholisch, da hast du recht. So, jetzt kommt mal das Berlin-Produkt, Kops, wie gesagt. Ja, vielleicht nochmal hier mein Glas. Ist, glaube ich, bekannt geworden durch die Höhle der Löwen, gucke ich nicht, aber dadurch ist der gefühlt überall aufgetaucht. Und dann sind die wohl platt gegangen und sind quasi jetzt wieder auferstanden. Ich habe das nur mitbekommen, weil ich bei denen auf dem Newsletter angemeldet war. Man konnte quasi am Anfang nur diesen Kaffee-Likör von denen ihrer Homepage bestellen. Warum waren sie insolvent? Es gibt einen Artikel im Tagesspiegel. Leider braucht man dafür Tagesspiegel Plus, den konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Und auch mit meinem Bibliotheksaccount ist der wohl nicht verfügbar, der Artikel in der Druckausgabe gewesen. Dementsprechend weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall sind sie jetzt wieder am Start und machen halt auch einen Kaffeelikör. Der hat 30 Volumenprozent, ja, also das bedeutet ich stärker. Dann, der riecht sehr alkoholisch, jetzt erklärt sich das. Der riecht sehr alkoholisch und der, also es ist ein ganz leichter Kaffeegeruch dabei, aber nicht so wie bei den anderen, also praktisch dezent. Da muss man erstmal drauf kommen, dass das Kaffee ist. Genau, also Inhaltsstoffe ist hier natürlich Kaffee, Cola Nuss ist mit dabei. Aha. Und man kann den auch, also das ist eigentlich so auch ein Konzept von dem, das ist jetzt nicht typischerweise für einen Espresso Martini gemacht worden, obwohl es wirklich sehr gut in die Zeit reinpasst. Ist auch andersweitig zu verwenden, man kann den auch wirklich kalt, wirklich eiskalt trinken als Shot. Und ich habe den kennengelernt als Shot-Getränk und bin da, wie gesagt, damit quasi so in Berührung gekommen. Und ich fand den ganz interessant. Natürlich auch eine Berliner Firma fand ich natürlich auch erstmal, ja, schön, dass es da Leute gibt, die das in Berlin herstellen. Und oh ja, ist dementsprechend sehr angenehm zum Trinken. Also sehr angenehm. Ja gut, die Cola-Nuss macht es natürlich dann etwas bitter. Ja. Ist aber dann auch so ein bleibender Geschmack. Also der Abgang ist so ein, geht nicht so schnell weg, verfliegt nicht so schnell. Ja, und es ist, finde ich, auch, nach, wenn die Cola-Nuss vorbei ist, im Abgang auch mehr Kaffee, also kaffeemäßiger. Ja, das stimmt. Ich finde, der bleibt auch auf der Zunge. Er fühlt sich an wie ein Kaffee. Ja, ja. Vielleicht auch, weil das ein bisschen bitter ist. Mhm. Mhm. Und er wirkt auch nicht so süß. Nee. Obwohl er auch süß ist. Also da ist sicherlich auch viel Zucker drin. Aber im Vergleich wirkt er nicht so süß. Genau, mittlerweile haben die Cops sozusagen auch noch andere Produkte entwickelt und haben dann noch andere Sachen im Portfolio. Aber ich finde, für die Variante Kaffeelikör fände ich den schon extrem toll. Sie schreiben drauf, vorne wie hinten, Kaffee, Cola-Nuss, Koffein. Also offenbar tun sie auch noch Koffein extra rein. Auf der Homepage schreiben sie, dass es natürlicher Koffein ist, enthält von Natur aus Koffein. Ich weiß nicht, hat die Cola-Nuss vielleicht noch Koffein? Das weiß ich nicht. Ich glaube nämlich ja, dass die Cola-Nuss auch, auch Koffeinanteile hat und dementsprechend das glaube ich, genau. Damit liegt der Koffeingehalt der Cola-Nuss deutlich über dem herkömmlichen Kaffee. Genau. Ja, dann werde ich gut schlafen. Ja, genau. So, wir spülen mal aus und dann würde ich vorschlagen, wir bewegen uns mal Richtung Mischgetränk. Also wir haben jetzt alle drei probiert. Was findest du jetzt so vom Geschmack her? Was ist so dein Favorit jetzt als pur? Ja, noch was rein. Als pur würde ich sagen, ist tatsächlich der Kops der interessanteste. Mhm. Und im Cocktail schwer zu sagen. Also der intensivste Kaffeegeschmack ist mal abgesehen vom Kops, wo er wirklich am intensivsten war. Wobei ich das vielleicht nicht gut von der Cola-Nuss trennen kann. Ansonsten von den beiden anderen ist natürlich der Körper wahrscheinlich besser. Ich glaube, von der Machart her ist der Körper, glaube ich, von der Produktzusammenstellung, glaube ich, in Anführungszeichen der einfachste. Das ist, glaube ich, so nicht der hochwertigste. Ich glaube, hochwertiger ist Tia Maria und genau, Kops. Genau, mit Cold Brew und so. Ja. Genau, ist also aufwendiger. Ich finde, der Tia Maria macht am meisten aus sich, aus den wenigsten Zutaten. Naja, das stimmt. Und ich finde den, also er hat, glaube ich, nicht umsonst so viele Preise gewonnen, weil der einfach an sich schon sehr gut ist. Und ich glaube, im Espresso Martini ist der einfach, passt der wirklich super geil. Die anderen beiden finde ich, also es wird keiner, es wird jetzt nicht schlecht reden. Also der Küpper habe ich ja heute das erste Mal probiert. Ich finde ihn super. Ich glaube auch, dass der Espresso Martini super funktioniert. Das ist die typische Zutat für einen Cocktail, würde ich sagen. Also pur kann man den eigentlich nicht trinken. In Tia Maria kann man vielleicht pur trinken. Ja. Und aber den Körper, würde ich sagen, das ist nur was für den Cocktail. Und ich finde den Kops, der ist am vielfältigsten, weil du kannst den benutzen als für einen Espresso Martini. Du kannst den benutzen eiskalt als Digestif nach dem Essen statt ein Espresso. Ja. Genau. Und du kannst ihn auch, ich glaube, ideal benutzen für einen Kops Tonic. Ja. Also, weil der natürlich mit 30% mehr Alkohol, kriegst du natürlich auch mehr Geschmack in den Longdrink rein. Ja. Ich glaube, der funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ich glaube, von der Vielfältigkeit ist der Kops, glaube ich, wenn man jetzt sagen könnte, man hat in der Bar nicht viel Platz und braucht einen, mit dem ich quasi drei Disziplinen machen kann, würde ich zum Kops greifen. Ist ja auch so eine flache Flasche. Genau, ja. Und wenn ich, glaube ich, einen extrem geilen Espresso Martini klassischer Art haben möchte, würde ich zum Tia Maria greifen. Ja, ja. Wenn ich sagen, okay, jemand fängt an, Espresso Martini zu mögen oder ist so als Zwischendrink zu nutzen, würde ich auf jeden Fall die Küper nutzen. Mhm. Das wäre so meine Assoziation mit den drei Produkten. Also nehmen wir den Tia Maria. Genau. Das heißt, ich mache jetzt einen Espresso Martini. Ich shake den jetzt gleich frisch und salbe ihn gleich ab. Den Espresso habe ich schon hergestellt. Ich habe ja meine tolle Maschine mit dabei, die ich ja wirklich sehr empfehlen kann. Und mittlerweile eben, die ich dir gezeigt habe, ich hätte bei der Firma, glaube ich, also es ist keine Börsenfirma, aber hätte ich Anteile kaufen sollen, weil ich glaube, die machen gerade echt sehr, sehr viel Geschäft. Deine italienische 70er-Jahre Familienunternehmen-Maschine. Die handgestanzte. Die handgestanzte. Also ich habe quasi die, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge gehabt haben, ich habe mir ein für das System ESE-Pads, also ESE steht für Easing Serving Espresso. Das ist ein System aus den 70er Jahren von Illy erfunden, mit dem Gedanken, wie der Name schon sagt, Easy Serving Espresso. Das heißt, wenn ich jetzt nicht der Profi an der Siebträgermaschine bin, das kennt man auch in Italien, überall da, wo keine Siebträgermaschine am Start ist, haben die eine ESE-Maschine. Das gehört quasi zum guten Ton. Das heißt, die ESE-Pads sind im Prinzip Kaffee-Pads, die mit so einem Kaffeepapier oben und unten quasi eingewickelt sind und innen drin die ideale Espresso-Menge haben, perfekt getampert sind, einzeln leider verpackt sind. Das ist natürlich Umweltaspekte natürlich nicht so optimal, aber. Was man nicht machen müsste eigentlich, da könnten sie mal dran arbeiten. Also erinnert so ein bisschen an Senseo, aber der springende Punkt ist, dass die hier kommt wirklich Druck. Genau. Und deshalb schmeckt der. Genau. Während Senseo, das ist ja immer. Das schmeckt so wie durchgelaufener, durchgelaufenes Wasser. Ja auch genau das, durchgelaufenes Wasser. Und dazu habe ich halt eine kleine Maschine mehr gekauft zum Ausprobieren, weil ich diese ESE-System-Geschichte mal kennenlernen wollte. Und das Gute ist dabei, dass eigentlich der Mechanismus in den Maschinen eigentlich bei den meisten Maschinen immer gleich ist. Das heißt, egal was da draußen dran steht und wie schick die aussieht, die Technik ist weitestgehend immer die gleiche. Und da habe ich meine kleine Maschine geholt von Machina Aroma heißen die. Das Modell Ego, also E.GO, sieht aus wie wirklich ein Prototyp aus irgendeiner Bastlerwerkstatt. Genau. Auch wirklich mit einer leeren Schnapsflasche hinten dran und ein Bügel. Es sieht wirklich aus wie selbstgestanzt. Wirklich. Die habe ich mir gekauft und habe da mir gute Kaffee-Pads geholt, die ich auch empfohlen bekommen habe. Und überall, wo ich die mitbringe oder dabei habe, sind die Leute begeistert und haben jetzt auch immer mal nachgespielt. Man muss sagen, die Maschine ist wirklich auch so günstig, dass man da, also ich finde, das ist erstaunlich, was für einen guten Espresso man bekommt mit wenig Aufwand zu wirklich sehr geringen Preis. Ich will es nicht so laut sagen, weil die bestimmt jetzt, wie die Italiener sind, die sind ja clever, die werden dann gleich die Preise ums Doppelte erhöhen und vielleicht sich eine neue Stanzmaschine kaufen, dass sie auch mal gerade stanzen können und nicht nur schief. Aber es ist schon ganz cool. Mhm. Genau, was ich jetzt noch machen werde, ist, ich habe einen Shaker da, ich habe ein Sieb da, ich habe die Cocktailschalen da, ich habe Eis im Tiefkühlschrank. Ich werde gleich alles hierher holen und werde dann hier live quasi shaken. Ah ja. Ich dachte nämlich schon, wie willst du das machen? Und Maha wird uns noch nicht hin und her rennen. Genau, und Maha wird uns parallel noch ein bisschen was zu den verschiedenen Aspekten des Espresso Martini und vielleicht auch Dick noch was erzählen. Okay, ja, das kann ich machen. Ja, wie gesagt, also der Erfinder da eben aus Soho und die Geschichte über die Erfindung haben wir ja auch schon gehört. Jetzt ist es natürlich so, also da haben wir ja schon so ein Model gehabt, da wird ja auch darüber spekuliert, wer das im Einzelnen war, die den Anstoß gegeben hat für dieses Getränk. Und dann habe ich eben auch mal geschaut, wo vielleicht das Getränk vorkommt in Filmen und Fernsehserien. Und da hat tatsächlich dann meiner Ansicht nach, denn das war dann ChatGPT, da irgendwas fabuliert von James Bond und so. Und das glaube ich nicht. Also das passt irgendwie nicht in den Zusammenhang und ich konnte es auch nicht verifizieren. Und dann habe ich auch erfahren, dass das Getränk vorkommen soll in Sex and the City, wobei ich da auch nicht sicher bin. Also ich habe das gesehen, Sex and the City, und vor vielen Jahren und kann mich erinnern immer an den Cosmopolitan. Na klar, das ist ja jetzt hier ein Getränk, was mit dem Cosmopolitan zu tun hat. Aber ich meine, dass das möglicherweise auch halluziniert ist. Jedenfalls bei den Links, die dazu kamen, habe ich das dann nicht nochmal in gleicher Weise gegenchecken können. Aber ja, also offenbar kommt es vor in den Medien und eben dann auch als Alternative zum Cosmopolitan als High Society Drink. Genau, also ich habe jetzt einen Shaker geholt, habe jetzt Eis reingemacht. Jetzt habe ich den frisch gebrühten Espresso genommen, der jetzt etwas abgekühlt ist. Sehr gut. Da mache ich jetzt in den Gigler ungefähr 30 Milliliter rein. Das passt genau für zwei kleine Espresso. Ja, wir wollen ja genau jetzt nur probieren und nicht genau uns betrinken. Ich will jetzt als Wodka nehmen mal den Russian Standard. Ja, genau. Weil ja eben das Original eben sowas ist. Also Smirnoff habe ich dann ja ermitteln können als den Original-Wodka. Nun ist ja so, der Original-Wodka, und das ist, gilt sicherlich auch für Russian Standard, den ich so pur noch nicht getrunken habe. Es ist ja letztlich Neutralalkohol. Genau. Der hat eigentlich keinen Geschmack. Korrekt. Wir haben zwar inzwischen gerade jetzt auch aus der polnischen Wodka-Szene eben auch Wodka mit Geschmack. Wir hatten darüber ja sogar schon mal eine Folge gemacht. Ja. Aber der Ur-Wodka ist ja geschmacklos. Genau. Und das will man auch haben für einen klassischen Espresso Martini. Mittlerweile gibt es auch die Varianten zu sagen, man nimmt natürlich einen Wodka, der auch Geschmack haben kann. Manche nehmen auch mittlerweile Tequila oder sogar Mezcal. Das heißt, man kriegt dann sogar noch eine schöne Rauchnote mit reinbekommen. Wie hast du denn das Eis da drin? Das Eis habe ich da so drin. Ah, so. Mhm. Genau. Das heißt, also ich habe jetzt reingemacht den abgekühlten Espresso, 30 Milliliter von dem Russian Standard und 30 Milliliter vom Tia Maria gemessen mit dem Jiggler. Ich habe jetzt hier einfach einen Cocktail Shaker. Und du hast das Eis in Würfeln dann rein. Genau, ich habe hier Würfeleis genommen, kein Crushed Eis. Ja. Jetzt ist es wichtig, dass du halt hart shakest. Ja, wir haben jetzt hier Atmo. Genau. Jetzt nehme ich zwei Cocktailschalen bzw. zwei Martini-Gläser. Bin hier gespannt, ob das wirklich so cremig ist. So, und mach das anders. Ich habe kein Vertrauen in diesen Deckel von diesem Cocktail-Shaker. Ich nehme doch besser ja, das besser zum abnehmen, Abseilen. Ja. Abseilen, dann, ja, du hast genau. Da extra so ein. Ja, also ich habe die gleiche Ausrüstung. Genau. Auf Empfehlung von Hackbeat. Ich bin ihn zugelegt und ich bin auch sehr zufrieden. Wir haben das auch mitgenommen nach Malaga zu unserer Pfalz zu interessant und haben da jeden Tag Cocktails gemacht. So, ich habe jetzt hier Kaffeebohnen noch dabei. Sehr schön, dann können wir das auch fotografisch festhalten. So. Jetzt habe ich halt hier einen kleinen Espresso Martini gezaubert. Ich mache mal hier die zwei Schalen, stelle ich mal hin, kannst du mal abfotografieren. Ich glaube, vom Schaum her ist es ideal. Ja, und das muss man sagen. Das ist ideal. Und habe jetzt, wie gesagt, chronisches Bild. Genau, ein. So, dann würde ich sagen. Ja, Moment, ich will nochmal ein Foto machen hier. So. Also man muss natürlich shaken, dass natürlich das alles schön kalt wird, dass natürlich der Schaum sich bildet und dass die Komponenten natürlich auch gut vermischt sind. Und wenn man das quasi dann abseilt, bekommt man halt natürlich dann einen schönen Schaum, wo natürlich die Kaffeebohnen idealerweise drin liegen. Ach toll. Ja, also. Zum Wohl. Riecht auch gut. Oh, sehr schön. Das schmeckt ja fast wie so ein Eis. Ja. Also das. Ups. Das hat was. Ich habe das Mikrofon verstellt, weil die Schale so groß ist, dass sie das Mikrofon stößt. Oh, sehr schön. Oh. Und auch der Alkohol sehr unaufdringlich. Ja. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man so ein Eis isst. Mhm. Sehr schön die Kaffeenoten, also natürlich auch der Espresso. Dadurch dominiert jetzt auch der Kaffeegeschmack, was beim Kaffeelikör noch nicht so der Fall war. Aber man schmeckt es durch. Also auch dieser Kaffeelikör, dieser Anflug von Vanille, ja, der ist halt noch da. Und das macht deshalb auch die Erinnerung an Eis. Genau. Weil es so ein bisschen vanillig ist. Mhm. Ich finde sogar, dass der, Vanillearoma, aber vielleicht täuscht es. Das Vanillearoma ist für mich jetzt präsenter als beim Purtrinken vom Tia Maria. Finde ich auch, den Eindruck habe ich auch, dass es jetzt vanilliger zumindest im Abgang schmeckt. Mhm. Also man merkt, glaube ich, am Anfang ist natürlich durch den Espresso, der auch wirklich sehr gut ist, natürlich jetzt ja, unterstützt toll, was durch hast den du uns denn da für einen Espresso gemacht? Lollo. Ah ja. Mhm. Lollo, eine italienische Kaffee-Rösterei, ich glaube, so im irgendwie rund um Neapel sitzen die. Mhm. Kann ich mal verlinken, gleich raussuchen. Ja. Und die haben halt, ich habe jetzt ein paar ESE-Pads mal probiert aus verschiedenen Röstereien. Und die schmeckt mir persönlich am besten und ist auch, finde ich, einfach ein toller Kaffee. Und ist auch, sage ich mal, preislich absolut okay. Das ist sehr gut, finde ich. Und kommt im Espresso Martini echt ideal. Ja, kommt ideal. Ideal. Ist auch gar nicht bitter, was. Nee. Eine Kunst ist für italienischen Espresso. Ja, denn der ist auch so. Der ist nicht so hardcore geröstet. Die haben da ein anderes Röstverfahren, was sie nutzen. Auch der Sicht, der Grundespresso von denen ist halt nicht so krass geröstet. Also ich finde, naja, es kommt gut. Ja dazu, dass die Italiener halt robuster verwenden. Wieder, genau, und kein Arabica. Und kein Arabica. Und der Robusta ist an sich schon mal bitterer. Ja, klar. Und wenn man es dann auch noch italienisch totröstet, genau, dann ist es ganz furchtbar. Also für die Deutschen ist ja italienischer Kaffee so ganz toll. Mhm. Und ich weiß auch nicht. Also ich bin inzwischen, nachdem ich ja ein bisschen rumgekommen bin in Europa, der Meinung, dass der Spanische am schlechtesten ist. Mhm. Also wirkt, also Spanier können meiner Ansicht, ja, man darf natürlich nie verallgemeinern, aber so im Schnitt ist das ist nicht ihr Getränk. Die trinken zwar Unmengen davon, aber es ist meistens nicht gekonnt. Und an der Spitze, glaube ich, in Europa ist tatsächlich Portugal. Also portugiesischer Kaffee ist immer gut. Also Italien ist eben so im Mittelfeld. Ich hätte noch einen Underdog, aber da muss man auch, das muss man auch wollen. Und zwar der griechische Kaffee. Auch die griechischen Kaffeespezialitäten. Mhm. Also wenn man sich, ich sage, wir waren ja schon zwei oder dreimal in Athen und da geht ja typischerweise, wenn du morgens aus dem Haus rausgeht, also gefühlt ist natürlich nicht so, aber du gehst dann einen Straßenzug vorbei und es sind fünf Fenster, die offen stehen, die eigentlich kleine Cafés drin sind. Man kann auch reingehen, sich einen Kaffee holen, aber die verkaufen den Kaffee quasi to go aus dem Fenster, sprichwörtlich heraus. Mhm. Und dann bekommt man auch morgens Frappés, da kriegst du, also da musst du eigentlich, wenn du ungeübt bist, direkt ins Herzzentrum gehen, weil du bist automatisch auf Trab. Also natürlich auch die Kultur, die hier drüber ist. Der Original-Frappé macht man mit so einem Instant-Pulver. Mittlerweile ist natürlich auch da gerade Athen als Hauptstadt und auch wirklich als Kulturstadt, wo es natürlich auch viel um Kaffee geht, natürlich auch etwas weiter. Kriegt man natürlich auch gute, auch sehr starke Espressi da mit drin verarbeitet. Ja. Aber das ist schon, muss man sagen, da muss man schon kein schwaches Herz haben, um das morgens zu überleben. Ja. Also die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Aber ich werde es bemerken, dass ich in Griechenland mal Kaffee trinke. Übrigens ist es zu mir eingefallen und sage nicht Espressi. Okay, was ist die Mehrzahl von Espressos? Also auf Deutsch ist ja sowieso bei Getränken, außer bei Schnäpsen, keine Mehrzahl. Das ist dann zwei, man trinkt zwei Bier, drei Bier und macht da keinen Plural, weil das dann Sorten wären. Also drei Biere sind halt drei unterschiedliche Biere, Biersorten. Und deshalb also bei Getränken, also drei Kaffee, drei Espresso. Und jetzt kommen wir zum Italienischen. Jetzt wird's kompliziert. Und leider, kann man, wenn du ins nächste italienische Restaurant gehst, werden die dir da was anderes erzählen, als ich jetzt erzähle. Aber es tut mir leid, also ich habe mich damit beschäftigt, von Berufswegen, und die Informationen, die ich gebe, sind richtig. Und da kann man nicht herkommen und sagen, der ist aber Italiener, der muss es doch wissen. Mhm. Also nächstes Mal ist es so, dass in Italien das Wort Espresso für Kaffee nicht verwendet wird, sondern der Kaffee heißt Kaffee. Okay, genau. Und Espresso, das Wort, das ist natürlich ein italienisches Wort, aber es ist auf Italienisch ein Adverb. Mhm. Das ist sozusagen, im Deutschen kann man das nicht so sagen. Ja, das ist express gemacht. Also ein schneller Kaffee. sozusagen ein schneller Kaffee. Also eigentlich ein kurzer Kaffee, gell? Das ist ja nämlich, weil Schnelligkeit kurz, nicht so lange. Es ist auf jeden Fall ein Adverb und Adverbien sind unveränderlich. Mhm. Und deshalb muss man, kann man nicht Espressi sagen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass Italiener, die jetzt nicht so gebildet sind, also wie gesagt, gebildete Italiener sind schon meiner Meinung, ich habe das auch von einem gebildeten Italiener, der das mir so erklärt hat. Der Name kommt daher, dass diese berühmte Perkulationskanne, die so diese charakteristische Form hat, wenn man sie ganz teuer kaufen will, von Pialetti, aber den gibt es auch in günstiger, die heißt Moka. Moka ist Kaffee. Kanne, aber die, mit der man Kaffee zubereitet. Und diese besondere in dieser Form, die hieß praktisch die Schnellmoka, die Moka Espresso. Mhm. Und Moka Espresso, da sieht man es, das Espresso ist halt tatsächlich Express, also sozusagen die Express-Kaffee, der Express-Kaffee-Kocher. Mhm. Und daher kommt der Name, also von dieser Moka Espresso, hat sich das übertragen dann zumindest im Ausland auf das, was da drin ist, das Kaffeepulver. Und es bleibt bei Espresso, es bleibt, es ist ein Adverb und kann nicht in den Plural gesetzt werden. Jetzt gibt es natürlich Italiener, die nicht so genau über Sprache nachdenken und die neigen dazu, Plurale zu bilden, wo sie nicht erlaubt sind. Mhm. Zum Beispiel bei dem Wort Euro, der Euro, der Plural davon ist im Italienischen Euro, unveränderlich. Mhm. Da aber Substantive auf O normalerweise den Plural I haben, gibt es halt Italiener, ich habe selber gesehen, auf dem Markt standen die Preise und dahinter stand immer Euri. Okay. Ne? Aber Euri ist eigentlich falsch. Mhm. Ja, also ist nicht normgerecht. Wenn man im Wörterbuch nachguckt, steht extra Plural unveränderlich. Mhm. Und genauso ist bei Espresso. Da gibt es tatsächlich dann Italiener, die dann sagen, okay, Espressi. Kann man tatsächlich im italienischen Restaurant hören. Also ich habe es gehört und ich habe auch in der Eisdiele, in der ich öfter bin, auch mal das Gespräch gesucht und da gibt es eine große Unsicherheit. Mhm. Ja, aber die meisten Italiener, die in der Gastronomie arbeiten in Deutschland, sind ja auch mit dem Wort Espresso erst in Deutschland konfrontiert worden. Okay, ja. Und ja, dann glauben die tatsächlich, der Plural sei Espressi, aber der Plural ist Espresso. Okay. Und vielleicht nochmal, um richtig zu machen, wenn ich in Italien bin und möchte quasi einen schnellen, kurzen Kaffee an der... Dann sagst du Kaffee. Genau, einen Kaffee und dann kriegst du quasi in dem Fall, was wir als Espresso kennen. Ja, und wichtig, wenn du es richtig machst, gehst du in eine Bar oder ein Café, stellst dich an die Tresen, Theke, an genau, den Tresen, genau, sonst bestellst da deinen Espresso trinkst den dort, und trinkst den dort im Stehen. Genau. Alles andere führt ins Unglück. Genau. Oder wird sehr teuer. Erstmal ist der Kaffee im Sitzen möglicherweise anders als der Espresso, den man da trinkt. Und sobald du sitzt, ist es sehr, sehr viel teurer. Ja. Und dann kommen die Deutschen und sagen, da steht doch ein ganz anderer Preis auf der Preisliste, wieso muss ich das plötzlich so viel zahlen? Mhm. Ja, das ist jetzt nicht Betrug, sondern das hat mit den Steuern zu tun. To go hat halt weniger Steuern als die, also wenn man sitzt, ist es halt Service. Genau. Normale Mehrwertsteuer, Serviceaufschlag und so, das wird dann automatisch Steuer in Italien. Ja. Und das ist kein Betrug, es ist einfach so, das muss man halt wissen, deshalb die Italiener haben sich das schon gut überlegt, warum sie ihren Kaffee da im Stehen trinken und man muss es denen nachtun. Ja. Und dann ist man am Ende auch zufrieden. Mhm. Also ist auf jeden Fall besser im Stehen. Und wie gesagt, also der italienische Kaffee ist es auch nicht so schlecht. Nur ich finde ihn in Portugal besser. Das werden jetzt die Italiener, die uns hören, nicht gerne hören. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass es in Portugal besser ist. Außerdem gibt es natürlich Unterschiede in Italien, auch eklatante Unterschiede. Also auf Sizilien, mein erster Kaffee auf Sizilien, der war auch besser als das, was ich auf dem Festland bekam. Und vor allen Dingen ein Tropfen, das ist immer nur ein Tropfen da in der Espresso-Tasse. Ja, und dann doch eben entsprechend intensiv. Genau. Weil man ihn halt nicht so verdünnt. Mhm. Ja, also wie gesagt, italienische Kaffeekultur ist nochmal was für sich. Aber inzwischen, glaube ich, in Deutschland gibt es viele, die guten Kaffee machen. Es gibt so viele, gerade hier in Berlin, ja, diese ganzen Röstereien und ja, nicht nur Röstereien, sondern eben auch Läden, die auf Kaffee sich spezialisiert haben, wo es dann ganz tollen Kaffee gibt. Und wo man dann auch entsprechend auswählen kann, was man haben will, welche Röstung und so. Und das ist jetzt sehr in und selbst in so einer kleinen Stadt wie Bamberg hat jetzt gerade eine neue Rösterei aufgemacht. Es gibt mehrere Röstereien. Genau, gibt ja mehrere. Unter anderem ja auch die Firma Mingus, ja, die ja sehr bekannt ist, weil sie zum Teil unter dem Namen Käfer, ja, Kaffee vertreiben, ja, eben auch Kapseln vertreiben und so. Waren ja auch die ersten, die die Kaffeekapseln aus kompostierbarem Material hatten und so. Also eigentlich alles sehr schön. Also gibt es viel Kaffeekultur, aber jetzt es gibt noch eine andere Rösterei, wo ich auch schon mal Kaffee gekauft habe, weil die noch einen sehr guten brasilianischen Kaffee haben. Und jetzt hat eine ganz neue aufgemacht, die nennt sich Seven Hills, mhm, der sieben Mühlen, mhm, die es in Bamberg gibt, die ist ein bisschen versteckt und ganz klein, leider zu klein, weil sie immer ganz voll ist. Mhm. Also es ist schon eine gute Sache und wird auch nachgefragt. Und da kann man eben tatsächlich dann erstmal auswählen zwischen verschiedenen Kaffeesorten, die man in seinem Espresso haben will. Und da haben sie ja extra auch noch so genau charakterisiert, mhm, wie diese Kaffees dann schmecken. Und finde ich auch, die Beschreibung war sehr zutreffend. Ich habe mich dann durchprobiert. Und dann kann man eben auswählen, noch auch welche Milch man da haben, mhm, will. Also was in Deutschland, glaube ich, inzwischen sogar ziemlich Standard geworden ist, dass man neben normaler Kuhmilch, ja, eben auch noch laktosefreie hat und Hafermilch. Ja, das ist, glaube ich, Hafermilch kriegt man ja fast überall. Ja. Und also man ist dann schon überrascht, wenn die das nicht haben. Ja, ja. Also, ja. Ja, wie schmeckt der nach? Ich habe jetzt nur einen Schluck genommen, weil ich ja noch fahren muss und noch einen weiteren. Ja, ich darf auch nicht mehr nehmen, weil irgendwie will ich auch noch mal schlafen. Ja, das stimmt auch. Aber sehr lecker. Wie machen wir weiter? Ja, wollten wir nicht noch einen? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch einen Kür machen, weil ich habe noch die moderne Variation noch oder eine moderne Variation noch. Das heißt, wir müssen noch zwei probieren. Wir müssen eigentlich noch zwei probieren. Das heißt, ich werde auch die anderen beiden nur noch mit der Hälfte. Mhm. Problem ist halt, dann bildet sich nicht so viel Schaum und das Glas ist auch nicht so gefüllt. Es gibt da nicht so schöne Fotos. Genau. Aber wir haben jetzt ein schönes Foto für Instagram gemacht. Ja, wir haben eins gemacht, das reicht. Jetzt geht es, glaube ich, jetzt nur noch um die Geschmackskomponente. Genau, genau. Ja, dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, müssen wir noch einen trinken und dann deine moderne Variante. Genau. Ich würde auch ganz bewusst für die moderne Variante würde ich die Kombination so nehmen. Mhm. Das heißt, die Variante, jetzt können wir noch natürlich machen, ob wir mal die Küper oder Kops nochmal nehmen oder wie man, ich kann auch die moderne Variante. Ja, für die moderne Variante wäre vielleicht Kops gar nicht schlecht. Genau, mache ich vielleicht mit Kops, ja. Okay. Ja. Gut, dann machen wir jetzt quasi nochmal als Grundzutat jetzt nochmal der gleiche Russian Standard. Jetzt wird man der Küper nochmal Creme de Café mitnehmen und ich shake nochmal ein, ich hole gerade nochmal die Zutaten, also das Eis und mache die Gläser leer und dann shake ich gerade nochmal runter. Mhm. Gleich wieder. Ja, gut, genau. Dann werden wir wieder ein bisschen Atmo haben, also die Geräusche des Shakens kommen hier nicht vom Band, sondern das wird hier tatsächlich geshaked. Und Eggbeat macht das auch ganz schön. Vielleicht mache ich da noch ein Foto von ihm. Das ist natürlich wirklich, muss man eben auch können. Also ich tue mich da immer so ein bisschen schwer. Ich wäre mehr der Rührer, aber das geht in diesem Fall ja nicht, weil man den Schaum halt haben will. Und da muss man eben shaken. Ansonsten, wenn ich mal so Cocktails mache, bin ich eigentlich, ich brauche ja nicht so einen Schaum. Also es hängt sicherlich vom Cocktail ab, ob man rührt oder shakt, aber ich denke, rühren ist außer natürlich hier jetzt auch eine ganz gute Variante. Ja, gut. Da. So, Shaker leer, frisches Eis drin, ausgespült. Mhm. Was machen wir denn mit den Gläsern hier? Füllen wir die ab? Wir können die also wir können jetzt mal die Gläser benutzen. Ich habe ja zwei. Ah, du hast ja noch die anderen. Dann können wir mal tauschen, dann machen wir mal sauber. Ja. So, ich fange mal an mit Russian Standard nochmal. Gibt's eigentlich wie soll man sagen, eine Wodka-Lypse oder sowas, weil ja jetzt aus Russland nicht mehr so viel Wodka kommen darf, wegen der Sanktion. Stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, du hast recht. Das ist eine gute Frage, ob das auch embargo-mäßig irgendwie... Da ist ja kein Embargo, aber es darf ja, es gibt ja Sanktionen, das heißt, es kann nicht einfach so gehandelt werden. Ich meine, klar, die Russen verkaufen uns trotzdem ihr Öl über Drittländer, vielleicht verkaufen sie auch ihren Wodka. Allerdings beim Wodka steht es ja drauf, dass es russischer ist. Ja. Das würde man ja schneller merken als beim Öl. Genau, hast du recht. Du, ich weiß es gar nicht. Das ist eine interessante Frage. Da habe ich mich gar nicht... Da müssen wir mal nachgehen. Ich kann ja gleich mal die KI fragen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass so ein Wodka hier sowieso in Lizenz oder so hergestellt wird. Aber auch dann müsste es den Sanktionen unterliegen. Also, das ist schon interessant. Also, ich kann ja keinen Wodka, russischen Wodka machen mit nicht russischem Getreide. Also, das heißt, wenn die Grundzutaten nicht da hast und die du kannst ja nicht dann einen russischen Standard in Deutschland zwar brennen, ist ja kein Problem, aber dann mit, was weiß ich, mit Korn aus der Uckermark. So, habe ich, wie gesagt, ist alles im Shaker drin. Mit De Küper und wie gesagt, der Rest ist gleich. So, muss ein bisschen Platz machen. Jetzt nehme ich die anderen Cocktailschalen, die etwas größeren. Jetzt noch mickriger aussehen, aber gut, so ist es jetzt. Und den Shaker auf. Und dann das Sieb drauf. So. Dann schauen wir mal, was die KI weiß über Sanktionen und Wodka. Forschung läuft. Man sieht natürlich, ich habe jetzt weniger. Ah. Ich habe weniger Inhalt genommen. Das merkt man halt direkt, dass die Schaumbildung dadurch etwas leidet. Aber gut, so ist es halt. Sieh mal an. Das sagt die KI. Ja, es gibt Engpässe bei russischem Wodka aufgrund der Handelssanktionen. Die EU hat im Rahmen der Sanktionen gegen Russland, die nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängt wurden, den Import von russischem Wodka verboten. Diese Sanktionen zielen darauf ab, die russische Wirtschaft zu schwächen und so weiter und so weiter. Ja. Mhm. Interessant. So, bin ich mal gespannt, was du zur nächsten Variante sagst. Mhm. Jetzt halt eine Küper drin. Ja, schmeckt in der Tat süßer. Ich finde, im Abgang ist er alkoholischer. Ja, ist alkoholischer, genau. Obwohl es der gleiche Wodka ist. Ist deutlich alkoholischer. Aber schmeckt, finde ich, etwas rauer alkoholischer im Abgang. Ich finde, die Küper pur war er relativ komplex. Ich finde jetzt im Espresso Martini ist er mir so ein bisschen fad. Ja. Also jetzt gerade im direkten Vergleich zur Tia Maria mit dem gleichen Wodka wohlgemerkt. Gleiches Verhältnis, alles gleich gemacht. Ist der jetzt ein bisschen, ich würde sagen, mittelmäßig. Ist jetzt nicht so, wie ich sagen würde. Ja, der andere war interessanter, komplexer. Also ich finde ihn nach wie vor ist lecker, aber der erste war leckerer. Ja, interessant. Nee, ist weniger überzeugend, in der Tat. Also das ist wirklich interessant. Interessant, gell? Sehr interessant. Sehr interessant, ja. Hätte ich nicht gedacht. Im Gegenteil, ich hätte auch gesagt, naja, wahrscheinlich ist das unaufdringlicher oder so. Aber es ist eben auch diese Süße, die dann noch dazu kommt. Und nee, also Ich finde es also ist gut, aber wirklich der erste hat mich jetzt mehr überzeugt als jetzt den mit dem Decuper drin. Ja. Also hier im Espresso Martini. Okay. Ja. Aber das war jetzt doch interessant. Hätte ich nicht gedacht. Und ja. So. Dann kommt jetzt mal, ich gehe noch mal kurz den Shaker sauber machen und dann komme ich gleich nochmal her. Ja. Gut. Also das ist, was kommt denn jetzt? Die Überraschung. Ah, die Überraschung. Ach, dann darf ich gar nichts wissen. Ja, also ich bin wirklich da gespannt, was kommt. Aber es ist schon ein tolles Getränk eigentlich. Und wenn man sich vorstellt, nun das, also dass es eben diesen Eischarakter hat, das passt ja wunderbar in den Sommer. Dass es vielleicht auch am Ende nicht ganz so viel Alkohol beinhaltet. Ja gut, na doch, mit dem Wodka. Ja, und dass es dann auch ein bisschen so ein Wachmacher ist. Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass das wirklich ein sehr erfolgreicher Sommerdrink ist. Und es schmeckt einfach auch gut. Und das finde ich ist sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, ah, ich sehe schon, der Peter hat hier alles Mögliche verlinkt. Und auch nochmal das Original. Also wie gesagt, Smirnoff ist ja der Wodka, der ursprünglich genommen wurde. Und hier muss ich mal so. So, jetzt geht's weiter mit der kleinen Überraschung. Also, was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt quasi alles ändern und noch was dazu nehmen. Wie gesagt, eigentlich ein total simpler Drink. Aber jetzt kommt noch ein kleiner Twist. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde es interessant. Und es passt wegen einer bestimmten Komponente ganz interessant mit rein. Jetzt also, bin ich gespannt. Ich sehe schon. Ich nehme den Espresso nochmal. Also jetzt auch immer. Soll ich sagen, was ich sehe? Nein. Wir machen erst, wenn es angerichtet ist, kannst du dazu was sagen. Also ich nehme jetzt den Espresso. Habe ich auch genau perfekt getimed. Ja, was ich sehe, erfüllt mich mit soll ich sagen? Mit Skepsis oder mit Freude? Skepsis, mit okay. Skepsis. Jetzt nämlich einen polnischen Wodka, und zwar den Żubrówka, und zwar nicht den weißen, den man gängig kennt, sondern Żubrówka Czarna, also der schwarze. Für mich der auf jeden Fall der beste. Der ist aber auch klar. Klar, die Flasche ist schwarz und der ist nochmal gefiltert und der hat schon einen kleinen Algengeschmack, aber keinen intensiven. Ich gebe dir mal einen ganz kleinen Hinch zum Probieren. Ja. Ich finde den super mild. Für mich nach wie vor eine der geheimen Tipps an preiswerten Ja, den polnischen Wodka kann man problemlos trinken. Mit gutem Gewissen. EU und nette Nachbarn. Ja. Sehr zart, gell? Ganz mild. Sehr zart, aber tatsächlich ein bisschen Eigengeschmack. Ja, genau. Ein ganz kleines bisschen. Also wie gesagt, die Variante, die ich jetzt mache, könnte man auch theoretisch gesehen mit einem Mezcal oder mit einem Tequila machen. Was ich jetzt nicht empfehlen würde, weil es dann, glaube ich, doch zu viel ist des Guten. Ich nehme jetzt hier den Berliner Kops dazu. Auch wieder gleiches Mischungsverhältnis, überall jetzt 30 cl. Alles erstmal hier in meinem Shaker. Ganz gut funktioniert, weil natürlich der 15 und 30 hat. Ich hätte auch den anderen nehmen können, den anderen Jiggler nehmen können. Aber das wäre dann zu viel gewesen. So, jetzt nehme ich wieder den shake ich wieder ganz hart. So, jetzt nehme ich mal deine Schale. Nimm oben ab. Oh. Natürlich mit dem Eis wird natürlich dann so doch ein bisschen das Material verformt sich, beziehungsweise zieht sich zusammen. Da wurde ja auch ordentlich geshakt. Das habe ich ordentlich geshakt. Ich will ja auch ein bisschen Schaum haben. Das sieht auch schon sehr gut aus. Und guck das mal an, das sieht doch Ja. Hervorragend. Toll. Ist, ne? Toll. Also da kommt die Schale natürlich auch sehr zum Geld. So, jetzt verzichten wir bewusst auf nochmal 3 Kaffeebohnen. Mhm. Sondern machen jetzt eine Sache, die, weiß nicht, ob die gerade modern ist, spannend, interessant oder sonst irgendwie was. Ich habe jetzt hier eine Mikroreibe neben mir. Mhm. Ja. Also eine ganz feine Käsereibe von dem Marktführer. Keine Werbung, Microplane. Habe ein Stück 36 Monate gereifter Parmesan. Diesen nehme ich jetzt. Also. Und reibe diesen Parmesan als Flocken über den Espresso Martini. Ich bin ja großer Parmesan-Fan. Ich kann ja Parmesan pur essen. Ich liebe das Zeug. Ich mag es auch gerne. Ich habe heute auch sogar schon Parmesan zu mir genommen. Ich habe auch, als ich ein Stück abgeschnitten habe. Und ich habe. Habe ich genascht. Dankeschön. Und ich habe festgestellt, dass mir der Parmesan ausgeht. Ich muss also morgen beim Einkaufen unbedingt Parmesan wieder kaufen. Strategischen Parmesanreserven. Genau. Ja, jetzt habe ich quasi einen klassischen Espresso Martini gemacht und habe als Garnitur etwas feinen Parmesan drüber gerieben. Ja, das muss ich ja nochmal fotografisch festhalten. Was natürlich 2 Eigenschaften hat. Natürlich der spezielle Parmesan, das ist auch jetzt ein 36 Monate gereifter, ist natürlich auch schon mal sehr toller Geschmack und glaube ich, es gibt einen ganz guten Kontra zu diesem cremigen, kaffeehaltigen Cocktail. Mhm. Das Ganze mit so einem bisschen Cremigkeit und ein bisschen Salz auch natürlich durch den Käse damit dazu. Und es gibt, glaube ich, im Mund einen ganz interessanten ja, Geschmackserlebnis. Und der Italiener wird sich jetzt hier denken, oh mein Gott, was tun wir da? Ja, die haben heute, Italiener haben heute sowieso schon vor den Kopf gestoßen. Ja, ja, ja. Ja, es ist interessant. Also die Salznote ist wirklich gut. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, geht so ein bisschen in die Richtung Salted Caramel. Mhm. Ja klar, weil ja der Käse auch ein Milchprodukt ist. Mhm. Also ja, erinnert so ein bisschen daran. Wobei ich ja auch Rum mit Salted Caramel zu Hause habe, also Rumlikör. Und den könnte man auch nehmen vielleicht. Also eine Sache fällt mir jetzt auf. Ganz so. Ich glaube, der Kops ist dafür zu stark, weil ich finde jetzt die 10% mehr Alkoholvolumina ist natürlich jetzt auch hier in dem Getränk etwas für mich jetzt ein bisschen zu dominant. Mhm. Ich glaube, man hätte dann hier ein anderes Mischungsverhältnis nehmen müssen. Ja. Also ich habe das erste Mal mit dem Kops gemacht, normalerweise nehme ich den Tia Maria dafür. Mhm. Vielleicht hätte ich hier ein bisschen weniger Kops nehmen sollen. Ja. Und vielleicht ein bisschen mehr dafür Espresso, um das ein bisschen auszugleichen. Mhm. Ich finde es nicht optimal, aber ich finde es trotzdem sehr gut. Sehr lecker. Nee, auf jeden Fall sehr lecker. Aber du hast recht, das ist ein bisschen, der Kops ist möglicherweise zu dominant an der Stelle. Ja. Eben auch durch den Alkohol. Mhm. Ja. Ja, aber auf jeden Fall eine tolle Idee, auch mit dem Parmesan. Also habe ich jetzt gesehen, es gibt jetzt schon die ersten Varianten gesehen, die den Parmesan nicht drüber reiben, sondern einen Parmesan-Chip quasi mit dem Bunsenbrenner herstellen auf dem Tablett und den Chip damit reinlegen, dass der quasi oben auf der Schaumkrone so ein bisschen schwimmt. Mhm. Habe ich jetzt auch schon gesehen. Also kriegst du vielleicht noch so ein bisschen dieses Röstaromen natürlich mit dazu. Mhm. Und du so ein Parmesan anröstest. Ja, ja. Das hat, glaube ich, schon auch seinen Reiz. Und ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Mhm. Ja, das ist eine schöne Sache. Ich hätte es auch ich habe es erstmal ein bisschen mit Schrecken hier gesehen, dass du da mit dem Parmesan ankamst. Aber, also, das Probieren überzeugt. ist natürlich ein bisschen schwierig, jetzt aus dieser Schale auch zu trinken, ja, weil diese Parmesan-Flocken natürlich dann so ein bisschen über den Rand drüber hängen, beziehungsweise dann auch irgendwie schwer zu trinken sind. Man kann man will ja keine riesen Schlücke von diesem Espresso Martini zu sich nehmen. Also man kann es ja nicht trinken wie so ein Softdrink, sondern macht es so ein bisschen schwierig. Darum glaube ich, die Variante mit diesen gerösteten Parmesan-Blättchen, finde ich, hat dann durch auch seinen Reiz. Dann kann man so ein bisschen dran knabbern, das aber auch wieder zurück in sein Glas tun oder vielleicht sogar als Garnitur am Seite des Glases quasi haben, statt so, also wie man es ja sonst vielleicht kennt aus Garnitur vom Glas, so eine Zitronenscheibe oder Orangenscheibe, quasi so eine Parmesanflocke ans Gras dran macht und dann quasi man einen Schluck dann Espresso Martini trinkt und vielleicht zum Schluss dann so ein bisschen auf eine Ecke von diesem Parmesan drauf beißt und es dann wieder zurück tut. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, man passt wirklich sehr gut. Also hätte ich nicht gedacht. Ich finde es auch gut. Ich habe den Parmesan bewusst jetzt nicht im Kühlschrank getan, dass er ein bisschen weich wird. Ist ja eh besser, wenn Käse ein bisschen draußen steht, bevor man konsumiert. Ja. Ist es ganz gut. Man merkt, wenn er direkt aus dem Kühlschrank kommt, hast du dieses Thema mit diesen Parmesanflocken nicht so stark, weil die jetzt sich ja nicht so Stück durchbiegen, weil sie halt nicht so weich sind. Also da hast du vielleicht noch ein bisschen den Vorteil, dass die in Anführungszeichen etwas starrer sind und sich das vielleicht auch besser trinken lässt. Ja. Aber ich finde, für den Geschmack ist es eigentlich wichtiger, dass er eher warm wird. Vielleicht für zum Trinken wäre es vielleicht besser, wenn er kälter wäre. Ja. Naja. Na, ich habe ja, weil ich mal Unmengen hatte von sardischem Ziegenkäse, habe ich ja mal den ins Eisfach gebracht. Ja, genau. Was einen sehr interessanten Effekt hat. Wenn du nämlich dann reibst, also den eiskalten, dann und dann über die Nudeln tust, schmilzt das so schön. Sind das bleibt die Konsistenz erstmal ein bisschen. Ja. Also es verschwindet nicht sofort der Parmesan und es schmilzt halt sehr schön und es ist dann natürlich wirklich auch nochmal ein besonderes Geschmackserlebnis. Also ich bin dann dazu übergegangen, meinen Parmesan auf Eis zu legen. Ja, ja, das ist, dadurch hält er sich auch ganz gut. Wenn du ihn gut verpackt hast, dann passiert ja gar nichts. Denn wenn man es im Kühlschrank tut, insbesondere wenn du den anfasst, um ihn dann zu reiben, dann musst du ihn auch aufbrauchen, weil er sonst schimmelt. Ja, genau. Ja. Ich meine, die Experten sagen ja, wir waren ja mal bei so einem Käseseminar, dass man den Schimmel abschneiden kann. Ja. Bei Hartkäse, aber auch, soll ich immer so ein schimmeliges Stück Parmesan im Kühlschrank haben. Also das ist nicht schön. Also von daher, das ins Eis zu tun, ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Wenn ich Zeit habe, könnte ich morgen, aber ich glaube, ich habe nicht so viel Zeit, nochmal nach Mitte Meer gehen. Denn da kann man immer so riesen Stücke Parmesan für relativ günstig. Gut, die haben natürlich jetzt auch angezogen. Die Preise, weil ja alles teurer geworden ist. Und das kann man sich dann gut einfrieren und dann hat man immer was. Ja, finde ich auch. Gute Variante immer. Ja. Und es ist auf jeden Fall günstiger, ein bisschen mehr zu kaufen, denn wenn man hochwertigen Parmesan im Lebensmittelladen kauft, erstmal bekommt man nicht immer hochwertigen und dann gibt's halt so ein kleines Stück und das kostet dann auch schon 7-8 Euro. Genau. Dann kann man auch gleich zum Fachhandel gehen und sich ein größeres Stück besorgen. Genau, so mache ich das auch. Also ich habe auch einen sehr hohen Parmesanverbrauch, weil ich liebe diesen Käse einfach, auch so zum Puressen, als Snackkäse sozusagen. Ja. Und ich habe einen hohen Verbrauch und ich tue das auch. Also ich kaufe dann eher ein größeres Stück, portioniere das im Vorfeld und friere es dann ein. Ja, klar, vorher portionieren, das ist wichtig. Ja. Dass es quasi so küchenfertige Portionen sind, dann hat man auch die Möglichkeit, das auch ganz gut zu nutzen. Ja, genau. Ja. Doch, also schöne Sache. Und wie gesagt, ich halte das jetzt mal fest als Getränk, als Cocktail des Jahres. Ich gucke jetzt mal, ob wir noch einen Tonic haben. Dann können wir gleich nochmal die Variante mit Tonic probieren. Das können wir machen. Genau. Also ich würde ja ungern den Parmesan umkommen lassen, aber wenn ich das auch noch austrinke, dann kann ich gar nicht mehr aus den Augen gucken. Ja, es könnte sein, dass wir keinen Tonic mehr haben. Ja, das ist das Richtige. Achso, ihr könnt jetzt Hackbeat nicht hören. Er hat gerade was gefunden. Kurz mal Eis noch und dann mache ich dir mal ein richtiges Glas. Machen wir das mal weg. Ah, toll. Also Parmesan. Kann auch nochmal eine Sendung machen. Ja, das ist nämlich auch, weil man da eigentlich auch viel wissen muss über Parmesan und die ganzen Varianten, die es da noch gibt. Ich habe ja tatsächlich mal so eine Firma besucht, die Parmesan herstellt, wo man den dann auch kaufen konnte, aber mit Führung und allem. Und das ist schon ein Aufwand. Oh. Das ist sehr, da ist sehr viel Handarbeit dabei. Und gut, das war natürlich jetzt auch eine Kooperative und so. Es gibt da sicherlich auch mehr industrialisierte Verfahren bei der Parmesanherstellung. So, ich würde jetzt dir ein quasi Kaffeelikör-Tonic machen. Mit welchem Kaffeelikör würdest du es denn haben wollen? Also ich bin, glaube ich, jetzt auf Tia Maria. Das ist, glaube ich, der beste Kompromiss. Hätte ich dir auch jetzt empfohlen. Ich würde jetzt eine Tia Maria nehmen. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Portion. Ich mache mal 15 cl. Mhm. Es geht ja im Wesentlichen darum, das mal zu probieren. Und genau. Und wir haben jetzt ja auch nur eine kleine Flasche Tonic. Wenn wir die teilen, dann... Genau, ich habe jetzt hier eine mal rausgeholt. Der Rest war entweder Elderflower oder Aromatic oder wie auch immer. Wir haben verschiedene Tonics noch hier. Aber jetzt wollte ich jetzt ein relativ neutrales haben. Wer? Ja, jetzt fehlt der Öffner. Jetzt sind doch eigentlich... Das ist... Ah, jetzt hast du noch ein anderes... Ja, ich habe jetzt das Dry genommen. Ich glaube, dazu würde auch das Grapefruit ganz gut passen. Aber ich mache erstmal das Dry zum Testen. Ja, denke auch. Also nicht jetzt noch dazu eine zusätzliche Geschmackskomponente, genau. Weil man dann den Überblick verliert. So. Sieht doch gut aus. Deine Chance, Herr Hase. Mhm. Oh ja, riecht gut. Also riecht so ein bisschen nach dem Tonic, den Botanicals, die dann drin sind. Das ist ja, glaube ich, doch irgendwie, da ist noch was anderes drin. Na, das ist das Swiss Mountain Spring. Ah. Sehr, sehr, sehr teures, sehr leckeres Tonic Water. Und genau, da ist ein bisschen Zitronen- und Lorbeerenaroma drin. Wermutextrakt. Schmeckt man durch. Etwas Meersalz. Schmeckt man natürlich, durch. Natürlich Gin und so weiter, genau. Aber toll. Also die Kombination ist gut. Ja. Da hättest du noch eine Zitronenscheibe dazu oder einen Rosmarinzweig? Ja, das ist Lass mich mal probieren. Oh, das riecht aber so ein bisschen wie ein Amaro vom ersten. Ja, das stimmt. So ein bisschen wie ein Amaro vom ersten her. Dann merkt man aber zum Schluss dann doch das Kaffee mit dabei sein. Ja, ja, ja, ja, doch, den Kaffee riecht man. Man kann natürlich auch einen Espresso Tonic machen, das ist natürlich auch als Alternative. Aber, oder einen Espresso Gin Tonic, aber wenn man natürlich jetzt ein bisschen Low Alkohol haben möchte und die Vorteile dieses Espresso Tonics nutzen möchte, ist, glaube ich, so ein Kaffeelikör Tonic, das ist auch sehr lecker. Sehr erfrischend. Doch, ist lecker. Sehr erfrischend, ja, ja. Und ja, also Espresso Tonic. Das gibt's ja, haben wir schon, sogar schon mal bei dir. Getrunken. Trinke ich ja sehr gerne. Aber das ist ja auch eine gute Alternative. Es gibt dem Ganzen noch so eine gewisse Komplexität. Ja, und ich finde zum Schluss, ich habe jetzt ein bisschen abgetrunken und ein bisschen gewartet, hat man so eine leichte Vanillenote im Abgang, aber auch eine gewisse Frische. Also die Vanillenote kommt natürlich aus dem Tia Maria. Ja. Genau. Und die ist sehr frisch und es schmeckt gar nicht so nach Weihnachten. Ich dachte, vielleicht am Anfang wird es so ein bisschen weihnachtlich schmecken. Nee. Aber gar nicht. Das kann man sehr, sehr gut im Sommer trinken. Nee, das kann man sehr gut im Sommer trinken, denke ich auch. Ja. Ja. Huch, ist das sehr höher, die Fliege, ja. Oh Gott, von der richtige, richtig dicke Fliege haben wir jetzt hier. Ja. Ja. Dann müssen wir mal das Fenster halt mitzumachen. Ja. Ja. Ja, was sagst du jetzt zu dem Gesamtthema Espresso Martini? Hype? Kein Hype? Ja, Hype schon, aber es hat eine gewisse Berechtigung. Also es schmeckt gut. Es hat ja sicherlich dann auch die Effekte eines Kaffees. dass es tatsächlich ein bisschen wach macht. Ja. Und gut, das ist natürlich dann auch gefährlich, weil ja. man vielleicht den Alkohol nicht so merkt. Aber ich glaube, das ist gut. Mhm. Das ist, glaube ich, ein wirklich guter Kompromiss, zumal es eben auch, ja, sagte ich ja schon, schmeckt so ein bisschen wie Eis. Mhm. Vielleicht so ein bisschen wie auch so ein, ja, kann man nicht sagen, also nicht Eiskaffee, das passt ja nicht, weil da ja Vanilleeis drin ist. Mhm. Aber es hat was, na gut, es ist eine Vanillenote beim Tia Maria dabei. Ja. Ja. Also insofern erinnert es auch an Eiskaffee, ja. Mhm. Sagen Eiskaffee für Erwachsene. Mhm. Ja. Also definitiv. Also ich finde es ein tolles Getränk. Also sehr gut trinken. Bei mir zu Hause sehr stark nachgefragt nach Espresso Martinis. In den verschiedenen Kombinationen, die ich, wie gesagt, auch selbst zu Hause herstelle. Wie gesagt, ich habe noch mehr Kaffee-Liköre, die ich auch mehr Wodkas. Genau, mehr Wodkas. Man kann noch ein bisschen spielen. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich mal einen Mezcal oder einen Tequila noch mitnehme als Basisspirituose für den Espresso Martini. Habe mich aber erstmal bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, heute erstmal ein Thema einsteigen wird dann wollte. Zu weit führen. Weil wir dann ja so Varianten machen, die dann schon sehr exotisch sind. Und wie gesagt, also man kann halt ja auch nicht Unmengen hier von dem starken Alkohol trinken. Ja, und auch das Koffein hat eine gewisse Wirkung. Und ja, ne, wir müssen also auch noch den morgigen Tag bestreiten. Das ist korrekt, ja. Darum muss morgen sogar früh raus, obwohl Samstag ist. Also dementsprechend, ja. Ist, wie gesagt, ein toller Cocktail. Das ist ein Cocktail, den man abends schön trinken kann. Das ist jetzt kein Cocktail, den man jetzt quasi so 5 Stück am Abend trinken kann, aber 1, 2. Ja. Und ich glaube, was ich sehr ermutigen kann, ist auch verschiedene Variationen. Mhm. Wenn ihr einen angeboten bekommt, probiert auch mal vielleicht eine andere Variation. Jörg Meyer, den ich auch verlinkt habe in unseren Shownotes, hat auch einen Dutch Kakao Kaffeelikör mitentwickelt, der auch nochmal andere Noten drin hat. Das macht auch nochmal einen ganz schönen Twist in seinem Espresso Martini. Also wenn ihr in einer hochwertigen Bar unterwegs seid. Na, wie gesagt, ich habe ja auch noch diesen Salted Caramel Rumlikör und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, statt des Kaffeelikörs. Den Kaffee hast du ja schon mal durch den Kaffee, also den Kaffeegeschmack. Ja. Und dann noch dieses Salted Caramel, das könnte, glaube ich, sehr gut kommen. Und das geht dann auch in die Richtung von dem Parmesan, weil ja dann noch eine Salznote dabei ist. Ja. Und das fand ich hier ja auch sehr überzeugend. Und von daher würde ich sowas mal ausprobieren mit Salted Caramel. Also der Aufwand, den zu Hause herzustellen, finde ich aus meiner Perspektive relativ gering. Das ist gering. Was man haben muss, ist halt ein Shaker. Kapselmaschine. Und Shaker habe ich auch. Shaker sollte auf jeden Fall eine Cocktailschale haben, also ein Martini-Glas. Weil ich glaube, der Effekt ist im normalen Glas einfach. Ja, das sieht dann schön aus mit der Schale. Gut, die habe ich noch nicht, aber die kommt jetzt gleich wird gleich bestellt. Und wie gesagt, ansonsten halt das Grundbar-Zubehör braucht man, sonst braucht man nichts Spezielles dafür. Das heißt also, es ist zu Hause einfach herzustellen. Man kann auch ganz gut, das sei auch hier gesagt, Espresso Martini auf Vorrat machen. Das heißt also, das ist ein guter Trink oder ein sehr dankbarer Trick, den man auch vorbereiten kann und dann quasi, wenn man jetzt zu mehrt ist, einfach ausschenken kann. Ja. Gibt ja auch schon diverse Espresso Martini Maschinen, die quasi dann gekühlt Espresso Martini quasi mal zapfen kann, haben wir ja auch auf der Barkonvent gesehen, auch mit verschiedenen Variationen. Das heißt, das eignet sich sehr gut. Ich habe jetzt als Test mal für auch eine größere Gruppe Espresso Martini auch vorproduziert und zwar in einem Sprühsahne, wie heißt das Ding, wo du diese CO2-Kapsel reinmachen kannst, für diese Sahne herzustellen. Wie heißt dieses? Siphon, genau. Ja. So ein Sahnesiphon hergestellt, also hab da die Grundzutaten reingemacht. Um halt nicht zu shaken, führt man natürlich dann CO2 dazu. Das heißt, man bekommt einen sehr, sehr cremigen Espresso Martini da raus. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Den kann man halt im Kühlschrank gut stehen lassen, gekühlt, und kann dann natürlich so ein, ich sage Anführungszeichen mal, vielleicht je nachdem, wie groß dein Siphon ist, ich glaube, bei mir passt ein Dreiviertelliter rein oder so, kannst du halt so ein Dreiviertelliter einfach mal vorbereiten und musst nicht halt die ganze Zeit shaken. Im Kühlschrank bleibt es einfach kühl. Den fluffigen Effekt kriegst du halt durch die CO2-Patrone. Ja. Und dann jetzt ein Espresso reinzumachen, ein Kaffeelikör und ein Wodka ist, glaube ich, jetzt keine Raketenwissenschaft. Das heißt, man kann den auch relativ gut schon vorbereiten und dann quasi auf einer Party oder einer größeren Gesellschaft auch dann Probleme verschenken. Naja, dann kann man das auch so machen, genau. Wobei ich denke, ein bisschen shaken ist auch gut. Natürlich, klar. Also wenn es jetzt um Einzelportionierung geht, ist natürlich das der schönste Effekt und auch durch die kommt der Sache am nächsten, wie man es eigentlich herstellen sollte. Aber die anderen Varianten gehen natürlich auch. Ja, ja. So, jetzt sehe ich hier, es gibt tatsächlich beim Provider meiner Wahl, Feinkostflüssig, die jetzt nicht mehr so heißt, also kann man ja sagen, Banecke.com, handverlesene Spirituosen aus aller Welt, die haben auch Gläser, aber die haben kein Martini-Glas. Das ist ja interessant. Ja, aber natürlich der Versandhändler des anderen Vertrauens, er hat eine große Auswahl. Ja, auf jeden Fall. Cocktailschale steht da auch. Sechs Stück. Oh, kann man gleich sechs Stück kaufen. Also ich habe auch heute explizit nicht über Mr. Black gesprochen, der natürlich so, also in meiner Wahrnehmung in allen modernen Espresso-Martini-Berichterstattungen, Podcasts, Videos, da sehr stark vertreten ist. Also man muss halt denken, Mr. Black aus Australien. Australien eine sehr, sehr große Kaffeenation. Das darf man gar nicht, das wissen viele gar nicht, dass wirklich Australien sehr, sehr viel Kaffee konsumiert und auch sehr, sehr hochwertigen Kaffee produziert. Also die Kaffeekultur in Australien ist ein großes Thema. Und der kommt natürlich daher, ist auch super geil gemacht. Kriegt man auf der ganzen Welt mittlerweile und es entwickelt sich so, glaube ich, in vielen Teilen zu dem Standard an Kaffeelikör für ein Espresso Martini der modernen Art, was vielleicht früher in den 80ern der Kalur war und vielleicht der Küpper und auch vielleicht Tia Maria, ist so Mr. Black, glaube ich, den, was die meisten gerade auch so verwenden. Ich habe mir das aufgehoben, ich würde sicherlich nochmal mit dir eine zweite Espresso Martini Folge machen wollen. Ah ja. Und da können wir vielleicht noch auf ein paar weitere Varianten, Aspekte und Varianten drauf eingehen. Ich glaube, für heute, das ist ja auch ein Minenfeld, das Thema. Ja? Wenn man natürlich auch sich die Experten da draußen anhört, dann gibt es auch, ich glaube, viele konträre Meinungen. Ich habe jetzt probiert, so ein bisschen so relativ unbeschadet und unprovokativ durch diese Folge zu kommen und jetzt nicht auf zu viele Minen getreten zu sein. Darum, glaube ich, müssen wir uns an das Thema, glaube ich, nochmal aus einer anderen Perspektive widmen. Ich glaube, so gerade die modernen Varianten und die Trends, da ist noch einiges an interessanten Faktoren mit dabei. Ich habe ja heute mit dem Parmesan, ist ja quasi nur der Anfang. Ja. Da wird es noch ein paar Varianten geben können. Und ich glaube auch im Bereich Kaffeelikör gibt es halt so viele Variationen. Da tut es dem Thema, glaube ich, ganz gut, nochmal zwei, drei andere Varianten zu probieren. Die müssen wir aber für ein weiteres Mal machen. Ja. Ja. Welche Größe hat denn diese Cocktailschale? Ich sehe nämlich, unterschiedlich. Gibt es hier in allen Größen? Genau. Also es gibt so oft hier in Unzen, aber da kann man auch jede Unzenzahl gibt's. Und hier so bei den deutschen Maßen ist oft 175 Milliliter, 220 Milliliter, 270 Milliliter. Größe nimmt man? Also ich meine, also die hier, die haben, glaube ich, 270 Milliliter. Ja, ich glaube auch. Das ist so der, also ich glaube, in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob es der Standard ist, aber mein Gefühl, meine Wahrnehmung sind Cocktailschalen, die ich so im Einzelhandel von den großen Marken auch gesehen habe, so meistens 270 Milliliter. Die hat mehr. Das, ich kann dir aber gar nicht sagen, wie viel mehr. Ja. Ja. Na, ich gucke nochmal in Ruhe. Aber das ist schon vielleicht ganz gut, wenn man sowas hat. Ja. Gerade für dieses Getränk und überhaupt. Also man kann da schon spektakuläre Sachen machen mit so einem Martini-Glas. Da wirken viele Cocktails einfach besser. Also elegant. Insbesondere, wenn es nicht so eishaltige Cocktails sind. Genau, korrekt. Denn für Eis sind diese Schalen, glaube ich, nicht gut geeignet. Nein, gar nicht geeignet. Aber es gibt ja eben Cocktails, die eben ohne Eis serviert werden und da muss natürlich dann ist natürlich so eine Präsentation nochmal ganz außergewöhnlich. Mhm. Ja, toll. Ja, ich danke dir, dass du uns hier dieses doch besondere Getränk näher gebracht hast. Ich hoffe nicht nur dir, sondern auch unseren Zuhörern. Ja, das hoffe ich auch. Das sollte sein. Wir könnten dann natürlich irgendwann in der Tat eine zweite Folge machen und dann nochmal so ein paar Varianten von uns anschauen. Also hätte ich auch Lust drauf. Also ich bin jetzt erstmal schon mal überzeugt von diesem Getränk und ich glaube wirklich, dass das in diesem Sommer eine besondere Rolle spielen wird. Mhm. Ja. Jetzt von den Grundkomponenten her, jetzt vielleicht Wodka jetzt mal ausgeklammert, aber vom Kaffeelikör, was sagst du zu den drei, sag ich mal, Vertretern ihrer Art heute? Was ist da so für dich, vielleicht noch mal zu den drei Sorten zu sagen? Was sagst du? Also ich bin für den Tia Maria. Das ist wirklich der gute Kompromiss. Kops ist ein bisschen speziell. Ja. Und ich würde sagen, also wenn ich jetzt so einen allein trinken sollte, dann ist wahrscheinlich Kops die richtige Lösung. Mhm. Also zum Purtrinken. Mhm. Jetzt auch hier in der Mischung kam der Kops nicht so gut. Mhm. Vielleicht auch, weil du es durch den höheren Alkoholgehalt dann vielleicht ein bisschen überdosiert hast. Aber ich finde, der Tia Maria ist am unaufdringlichsten. Der hat eben auch noch diese leichte Vanille-Note und der Körper scheint mir doch, das ist mehr so ein andere Art von Süßungsmittel. Also das hat mich nicht wirklich überzeugt. Mhm. Also ich glaube, der Tia Maria ist der Richtige. Also die Tante Maria auf Portugiesisch. Mhm. Nicht Spanisch, weil in Spanien bräuchte man Akzent auf dem I. Also ich glaube auch. Also der Küpe habe ich ja heute das erste Mal so probiert. Ich glaube, dass der schon seine Berechtigung hat. In der Zeit, glaube ich, total richtig und angesagt. Mhm. Aber ich glaube, Tia Maria ist natürlich auch relativ alt, aber ich glaube schon gegenüber den De Küper schon die moderne Evolution. Kops ist natürlich eine Neuerfindung des Kaffeelikörs aus meiner Perspektive. Ja, das ist nochmal ein anderes Getränk. Ich glaube, lateinisch sui generis. Ein Kaffeelikör sui generis. Also auch mit der Cola-Nuss dabei. Und das ist nochmal wirklich ein ganz anderes Getränk und es ist vielleicht dann auch zu schade, das einfach so beizumischen. Mhm. Also ich glaube wirklich, das ist was zum Purtrinken. Das ist auch so eine schöne Flasche, hier wie so ein Flachmann gestaltet, ein übergroßer Flachmann. Das ist schon toll. Also dann auch mit dem Papier drumherum. Also das ist wirklich, wirklich ein Ding für sich. Also ich glaube, der Tia Maria ist am besten gealtet. Also der funktioniert heute noch genauso gut, glaube ich, wie er in den 80ern funktioniert hatte. Mhm. Auch in den Varianten Espresso Vantini, aber auch als Espresso Tonic finde ich extrem gut. Mhm. Der Küpper ist, glaube ich, für einen Einstieg, um an das Thema auch ranzukommen, glaube ich, muss man mal gemacht haben. Ja. Und ich glaube dann, Kops ist halt wirklich, wie du schon sagtest, ein spezielles Getränk, was auch für einen Espresso Martini gut passen kann. Ich glaube, wie gesagt, da das Thema Dosierung muss man da beachten. Mhm. Und ich bin gespannt, was die anderen Kaffeeliköre noch so mit sich bringen, die wir dann nochmal probieren würden. Also bin ich jetzt auch sehr gespannt. Also ein bisschen angefixt, aber heute nicht mehr, denn wie gesagt, die enthalten ja alle Koffein auch noch. Und wie gesagt, schlafen muss man auch nochmal. Genau. Von daher wäre das zu viel, aber du kannst dich ja vielleicht hier lassen und dann machen wir in absehbarer Zeit eine Fortsetzung. Ja, ich muss mitnehmen, weil ich noch zu Hause weiter produzieren muss. Ah. Und dann, aber ich bringe ihn wieder mit, ist ja kein Problem. Okay, ja, es ist ziemlich viel Aufwand hier auch mit diesen ganzen Schalen und so, das hin und her zu transportieren. Die Schalen bleiben hier, also ein paar Schalen bleiben hier. Also das heißt, ich werde den Aufwand ein bisschen reduzieren. Ich lasse auch mal ein paar Wodkaflaschen da, dass hier in unserer Hausbar ein paar Wodkas auch noch da sind. Also das werden wir schnell hinkriegen. Ja, gut. Naja, der Russian Standard scheint jetzt auch fast zu nahe gehen. Ja, das ist noch ein Schluck drin. Aber wie gesagt, russischer Wodka, das ist jetzt hier schon Eine Rarität. Ja. Wie ich schon immer gesagt habe, die polnischen sind eh die besseren. Das ist gut. Das heißt, dafür haben wir die EU. Ja. Da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Gibt es dann nicht irgendeinen fiesen Oligarchen und so. Und ja. Daher passt das. Ja. Gut, dann sind wir, glaube ich, für heute erstmal durch. Ja. Dann vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Liken, fürs Loben, für Kritik äußern, für Korrigieren. Genau, das schließe ich mich an und ich danke natürlich auch dir für die Initiative und das ganze Vorbereiten. Das ist schon ein Aufwand verbunden gewesen. Natürlich, aber ich mache das natürlich sehr gerne für unseren Podcast und freue mich, dass ich dich heute auch ein bisschen in diesem Thema noch etwas überraschen konnte. Ja, das ist dir auf jeden Fall gelungen. Also mit dem Parmesan, da habe ich gedacht, jetzt dreht er durch. Aber das ist doch schön. Aber es hat seine Berechtigung, ja. Dann sage ich erstmal vielen Dank und bis bald. Ja. Tschüss.